Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, dann mache ich mal die Aufnahme. Heute ist der 19., glaube ich, ne? 19.06. Das stimmt nicht ganz überein mit dem Pad. Da steht noch 13.05. oder 21.08. 18.06., oder? Oder 18.06. stimmt, kann auch sein. Genau, Dienstag. Dienstag, 18.06. Morgen ist Mittwoch. Wir machen heute Sitzung Projektgruppe Finanzkrise und ich mache die Versammlungsleitung. Wir haben ein sehr kurzes kurzen Tagesordnungsvorschlag. Weitere Vorgehensweise Europawahlprogramm. Wer hat das eingestellt? Das habe ich eingestellt. Ich wundere mich gerade aber, dass nur 3 Leute sich als Benutzer eingetragen haben. Wollt ihr andere gar nicht hier mitmachen oder wie ist es einzuschätzen? Ich bin noch anderweitig am Schreiben. Ich trage mich dann schon noch. Genau, ich bitte auch darum, dass sich dann doch alle, die da sind oder fast alle, die da sind, eintragen in das Pad. Das Pad kann nochmal von Frank gepostet werden hier im Channel. Und dann hilft das nachher auch fürs Protokoll. Ja, danke. Zu der Frage, den Punkt habe ich eingebracht. Im Prinzip können wir an dem anknüpfen, was wir letzte Woche besprochen haben. Ja, wir hatten ja so eine Shortlist gemacht an Programmthemen. Das würde man wahrscheinlich im Protokoll auch nochmal sehen. Also ich weiß, der Punkt, der am höchsten geratet war, wo das meiste Interesse war, drüber das weiter zu verfolgen, war der Vorschlag von Flassbeck, den Rudi, du eigentlich eingebracht hattest, für den Bereich Gestaltung des Währungsraums oder Handelsbilanzkrise oder Eurokrise, wie man das Thema auch nennen will. Das zweite war das mit den Parallelwährungen. Und das dritte erinnere ich jetzt gar nicht. Das war nochmal so ein extra Vorschlag von Axel, glaube ich. Geschützte Parallelwährung. Ja? Ja, im Protokoll steht drin, geschützte Parallelwährung, EZB bestimmt den Wechselkurs, chinesisches Modell. Verstehe ich nicht. Aber das ist, glaube ich, nur ein Unterpunkt von den Parallelwährungen. Es gibt noch einen weiteren, von den Vorschlägen von Werner, die Finanzierung nicht über die EZB oder über Normalbanken, sondern direkt über über normale Banken, die Kredite aufnehmen. Das war, glaube ich, der dritte Vorschlag. Nee, der dritte Vorschlag war Staatsfinanzierung ohne Kosten für die Staaten gestalten. Ja, der muss dann, ja genau, der war von mir. Zeile 155, da steht ja eh alles. Richtig, da unten stehen die Sachen noch. Ich habe das alte Pad genommen, genau. Ja, genau, und dann hatten wir letztes Mal ja so ein bisschen diskutiert. Es gab so die Idee von mir, ein europaweites Mumble zu machen, weil das eben ja auch ein europaweites Thema ist. Da gab es so ein bisschen, Exile, du hast dann darauf hingewiesen, dass es die anderen Piratenparteien ja relativ klein sind. Man muss gucken, wie da das Interesse ist. Und dann gab es die Überlegung, nochmal eine Expertenrunde zu dem Thema zu machen, zu dem Flassbeck-Vorschlag beziehungsweise zu den Parallelwährungen. Es gab die Überlegung, die beiden zusammen zu diskutieren, weil es ja letztendlich um die gleiche Problemstellung geht. Ja, und im Prinzip müssen wir da jetzt halt anknüpfen und gucken, was wollen wir denn machen. Gibt es da Meinung zu? Oder das war jetzt schon eine Moderationsfrage. Ich wollte eigentlich nur in das Thema einführen, deshalb übergebe ich jetzt wieder an Rudi. Ja, deine Frage war schon richtig. Gibt es Meinung zu dem, was gerade vorgestellt wurde? Am besten WM in Mumble-Chat eintragen. Ich rufe dann auf, Nervi. Ja, ich bin der Meinung, dass man beides nicht einführen kann oder es nichts bringt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sozusagen diese Parallelwährung einfach ein verdeckter Währungsausstieg aus dem Euro ist. Und die Koordination der Wechselkurse ist überhaupt nicht mehr nötig, wenn wir sozusagen eine neue Währung einführen. Also der realen Wechselkurse, das, was Flassbeck vorschlägt. Also ich glaube, wenn die Staatsschuld des Landes, das dann eine Parallelwährung hat, in Euro bleibt, wird sie ein ziemliches Interesse an ihrem Wechselkurs zum Euro haben. Gibt's also noch ein richtiger Ausstieg wäre das nicht. Ja, wenn ich wirklich als Land austreten will, mache ich einen Staatsbankrott und eine Währungsreform. Also eine andere Währung. Und das wäre eine elegante Sache, wo keiner was sagen kann. Diesen Umweg jetzt hier, also daran zu sehen, in der Parallelwährungssystem einen Ausstieg zu sehen, das wäre so, sehr unelegant. Na, aber was ich meine, ist einfach nur jemand, der, also politisch wird oft gesagt, ja, wir lassen den Euro da, dann müssen wir den nicht abschaffen, wir führen noch eine zweite ein. Und für mich hört sich das einfach so an, als wolle man sozusagen den Leuten einfach nur schmackhaft machen, die Währung wieder lokal umzutauschen. Und das ist meines Erachtens nichts anderes als ein Ausstieg aus dem Euro, weil der Euro dann da rumflattert und die Frage ist immer noch, welche rechtliche Stellung dann diese Währungen haben. Ist jetzt zum Beispiel, werden Steuern bezahlt, wie ist es in Läden und so. Wenn es nationale Währungen sind, müssen sie doch angenommen werden. Genauso wie der Euro halt in dem Währungsgebiet, was ausgegeben werden, müssen sie dann auch eingelöst werden können. Okay. Ja genau, das heißt, es ist genau dasselbe wie, als wenn du aus dem Euro aussteigst und den Dollar kaufst du halt jetzt Euro. Die hast du dann, ich meine. Stefan und Neffi, wir wollen versuchen, die Wortbildungsliste beizubehalten. Gerade Stefan, trag dich dann bitte ein. Frank hat sich als nächstes eingetragen. Ja, ich glaube, Nervi, ich verstehe dein Argument schon. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt praktisch jedes Mal in die inhaltliche Diskussion gehen sollten, sondern es ging ja eher darum, wie wir die weitere Vorgehensweise angehen. Ich würde jetzt deinen Punkt eher so verstehen, dass du sagst, also du willst gar nicht weiter über Parallelwährung diskutieren, sondern dann wahrscheinlich nur über den Flashback-Vorschlag. Nee, ich meine entweder oder. Ich bin einfach nur der Meinung, dass man beides nicht braucht. Piratos? Ja, ehrlich gesagt, wir haben hier ein Ergebnis, finde ich. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir in diese drei Themen jetzt ins Detail reingehen und die Kritikpunkte, die wir bisher gehört haben, auch aufgreifen, uns drum kümmern und damit auseinandersetzen. Also jetzt auch wirklich ins Detail gehen. Was soll man sonst machen? Wir können nicht die ganze Zeit irgendwelche Ergebnisse schaffen, die dann keine Handlung folgt. Das nur so oben drüber. Jetzt nochmal zu der Parallelwährung. Den Vorteil, den ich in der Parallelwährung sehe, ist, dass du damit den Binnenmarkt stärkst. Das wird keine Fluchtwährung sein, womit Leute Geld ins Ausland transportieren, wie es ja zurzeit auch zum Beispiel aus Griechenland immer noch stattfindet. Das verhinderst du, indem du in dem Binnenmarkt eine eigene Währung hast, in der die Leute dann natürlich auch ihre Steuern zahlen, sonst ist sie unattraktiv. Also du musst sie schon irgendwie ein bisschen aufwerten als Staat. Ja, und von daher, ich halte da, es gibt wirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen. Die Binnenkonjunktur stärkt so etwas. Ja, man muss halt gucken, man muss halt in irgendeiner Art helfen, eingreifen, weil natürlich Importe sehr teuer werden. Aber da genau könnte man dann sich solidarisch geben und für die Leute in unserer Euro-Währung zum Beispiel einkaufen und es ihnen schenken in irgendeiner Art oder so. Das kann man alles machen. Wie gesagt, die Bedenken, die du siehst, glaube ich, das sind so ein Nebenkriegsschauplatz, den du eigentlich ein bisschen auch mit Argumenten ja auskontern kannst. Stefan? Ja, wenn du entweder oder sagst, Nervi, denke ich oder, dann doch lieber oder. Wenn du unter entweder subsumierst, dass wir so weitermachen wie bisher und sich nichts ändert, dann doch lieber oder. Also dann doch lieber Komplementärwährungen oder sowas, nationale, so wie Piratos es auch meinte, mit dem Binnenmarkt stärken und irgendwelche Währungsexperimente meinetwegen, aber nicht so weitermachen wie bisher. Okay, ich habe hier zwei Geschichten. Einmal den Vorschlag von Piratos einfach mal von oben nach unten durcharbeiten. Also mit dem ersten Vorschlag anfangen, das durchdiskutieren und dann weitermachen. Oder wir können jetzt über die Parallelwährungen diskutieren. Da hätte ich nämlich auch noch eine Gegenrede. Da hätte ich gerne ein Meinungsbild. Was wollt ihr? Wollen wir von oben runterarbeiten, also mit dem ersten Vorschlag mit Flashback und dann mit den weiteren durcharbeiten, oder wollen wir einfach eine Diskussion machen, die sich so jetzt entwickelt? Wer wäre dagegen, von dem Ergebnis der letzten Sitzung die Vorschläge, die dort befürwortet wurden, von oben nach unten durchzuarbeiten? Ich. Wer war das? Ich war das. Nein, pass auf, Piratos hier. Wir müssen uns erstmal einig werden, was wir wollen. Es bringt gar nichts, hier irgendwie einen Debattierclub zu machen. Das heißt, wenn unser Ziel ist, jetzt zum Beispiel einen Antrag zu schreiben, einen Programmantrag oder einen Grundsatzantrag, keine Ahnung, in welche Form wir es gießen wollen, das sollten wir vorher klären, damit wir wissen, in welches Ziel wir gehen wollen. Und dann würde ich das von oben nach unten durcharbeiten. Ja, ich war auf der Wortmeldungsliste, deshalb melde ich mich jetzt auch. Ich gebe dir im Prinzip recht, Piratus, ich sehe das auch so. Wir müssen uns klar werden, was wir wollen. Und nochmal auch, mir wäre es auch lieber, dass wir nicht jetzt hier im kleinen Kreis sozusagen, der ja ein bisschen größer wird, aber doch relativ klein ist, das diskutieren, sondern dass wir doch nochmal gucken, ob wir es nicht breiter irgendwie aufstellen. Und dann eben zum Beispiel, jetzt fangen wir an mit dem Flassbeck-Vorschlag, dass man es irgendwie auch strukturiert macht, dass einer den dann vielleicht nochmal im Detail vorstellt und dass wir dann da eine Diskussion anschließen und vielleicht auch irgendwie ein Meinungsbild der Leute, die dann teilnehmen oder so. Also ja, das war so meine Idee, das nicht nur hier spontan jetzt irgendwie zu starten. Piratos? Ja, da würde ich gerne ein bisschen widersprechen. Ich würde das eher so sehen, dass wir jetzt in der Gruppe, so groß sie halt ist, uns die Themen vornehmen und sie wirklich von allen Seiten beleuchten und uns eine Meinung bilden und im Endeffekt dann einen Antrag oder irgendwas draus gießen und dann in die Öffentlichkeit gehen. Weil es bringt doch gar nichts, wenn wir sozusagen unsere Arbeit in die Masse tragen und dann müssen alle kritisch sein. Es ist doch viel schlauer, wenn wir irgendwas kritisch hinterfragen und wenn es da Kritikpunkte gibt, es gleich verwerfen und gar nicht erst in die breite Masse tragen. Also ich würde erstmal sozusagen etwas schaffen, was wir hier als Konsens sehen oder mehrheitlich oder wie wir es dann halt machen wollen und dann nach außen gehen. Ja, das ist jetzt schwierig. Wir hatten das Meinungsbild der letzten Woche. Höchste Zustimmung gab es, Löhne in Deutschland deutlich erhöhen, also der Flassbeck-Vorschlag. Thema 2 war Parallelwährung, Thema 3 Staatsfinanzierung ohne Kosten für Staaten gestalten. Wir haben angefangen mit dem Thema 2, mit den Parallelwährungen. Wir können das gerne weiter diskutieren oder wir sagen, nein, wir fangen einfach an mit Thema 1, was die höchste Zustimmung hatte, diskutieren darüber und gehen dann weiter über das Thema 2, Thema 3. Und das wollte ich eigentlich abfragen. Ja, dann wäre ich eher für erstmal mit dem Flassbeck. Soll man es uns nicht noch ein bisschen einfacher machen und einfach aus allen drei Themen einen Grillabend machen und dann wirklich zu dem Termin alle Argumente zusammentragen, das aufzeichnen und tja, vielleicht entsteht daraus ja dann was. Das fände ich auch besser, dann können wir sich noch ein bisschen vorbereiten. Ja, aber dann können wir die Sitzung gleich beschließen, oder? Schlau nicht so vorgrillen. Ja. Ich meine, haben alle hier Ahnung, wie Parallelwährungen funktionieren, was die Haken sind und was die Probleme sind? Ich meine, wir können nicht einfach nur eine Forderung nach Parallelwährung stellen. Das muss irgendwie ein Fundament haben. Und ich finde, das sollte mal mindestens so ein Fundament haben, wie unsere Anträge hier zum Schuldenschnitt zum Beispiel. Also da müssen auch Quellen dazu und alles. Also ich finde, das sollen schon richtig ausgearbeitet werden und nicht nur einfach so, ja, wir sind für Parallelwährung. Also wenn, müssen wir da schon ins Detail gehen. Und ja, das muss natürlich dann in mehreren Sitzungen passieren oder halt in einem Grillabend, wo sich dann irgendwelche Leute vielleicht wirklich vorbereiten. Stefan? Ja, Dieter, dazu, also AMT und ich wollten ja irgendwie mal zu einem Kaminzimmergespräch irgendwann mal den Monat oder Anfang nächsten da was da reinbringen. Zu AMT wollte so ein bisschen supranational Richtung Keynes, wie hieß jetzt nochmal, den Banker oder sowas, dazu ein bisschen Material einbringen und ich wollte da mehr die Schiene der Regionalgelder und also kleineren, Komplementärwährungen von unten her, unten eingebracht halt, da ein bisschen beleuchten, also Richtung Chiemgauer und was es halt so gibt. Also das an und für sich die... Das eine ist ja der Banker, sowas da wie beim Hankel-Vorschlag, dass man da mehr als Handelswährung das nimmt zur internationalen Abrechnung und das andere eben Regionalgeld als das minderwertigere Geld im Gegensatz zum Euro. wo man dann einfach schneller ausgibt und wo besser rumläuft, ohne den hohen positiven Sparzins oder so, oder zu veranlagen das Geld. Okay, jetzt nochmal meine Frage. Es gibt zwei Varianten. Die Variante 1 ist, die Sitzung zu beenden und ein Kaminzimmergespräch zu machen. Die Variante 2 ist, entweder von 1 bis 3 das Durcharbeiten und Variante 2b wäre, das, was gerade aktuell diskutiert wird, mit den Parallelwährungen ein bisschen weiter auszudiskutieren. Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal ein Meinungsbild, was ihr wollt. Wir können auch die Sitzung beenden und in die freie Diskussion gehen anschließen. Ich wäre für Parallelwährung aus, das hier. Kann jemand mal im Protokoll kurz ein Meinungsbild abfragen? Ich meine, du bist doch gut in dem Flashback-Ding drin. Das heißt, oder ja, im Grunde können wir das doch, könntest du das so vorstellen und hier auch diskutieren. Also da brauchst du nicht mehr viel Vorbereitung, oder? Nee, ich brauche für alle drei Themen keine Vorbereitung. Mir geht es darum, was ihr wollt. Also ich würde jetzt plädieren, wir können das ja jetzt ins Pad schreiben, können wir abstimmen dafür, dass wir mindestens einen der Vorschläge hier diskutieren, sonst machen wir heute gar nichts. Rudi, was hast du jetzt gesagt? Anstatt Parallelwährungen diskutieren, sich über immer die Kaminzimmergespräche oder das Grillabend organisieren wollen, wäre die andere Alternative gewesen, oder? Ja, die Hauptalternative wäre Kaminzimmergespräch. Die Alternative 2 wäre, die Themen zu bearbeiten, die wir vor einer Woche angesprochen haben, und die dann in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Das wäre halt dann das Meinungsbild, wenn man denn das will, in welcher Reihenfolge das behandelt werden soll. Ich gebe mal dem Exile ein bisschen Zeit, um das Meinungsbild zu formulieren. Ich könnte sonst noch eingreifen, wenn ich da was sehe. Noch eine kurze Frage. Gibt es denn Widerspruch dahingehend, dass Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist, Anträge zu schreiben? Also von mir nicht, aber es geht mir erstmal darum, überhaupt ein bisschen zu diskutieren und die verschiedenen Argumente auszutauschen, und da lernen wir ja alle davon, und dann im Anschluss, vielleicht nächste, übernächste Woche, können wir doch aus meiner Sicht auch Anträge formulieren für Grundsatz, Wahlprogramm oder was auch immer. Auch zu welcher Wahl auch immer, ob es Bundestagswahl oder Europawahl ist. Jetzt habt ihr zwei Optionen, wenn ihr wollt. Zeile? 68. Nee, das war nicht das, worüber wir gesprochen haben gerade. Also es gibt zwei Oberthemen. Oberthema 1 ist heute über die drei Themen sprechen, die vor einer Woche angesprochen wurden. Oberthema 2 ist alles zu verschieben in ein Kaminzimmergespräch, dementsprechend einzuladen von denen, die dort ihre Themen platzieren wollen. Und wenn wir eins machen wollen, dann wie wollen wir es machen? Wollen wir von oben nach unten runterarbeiten oder wollen wir jetzt festlegen, über was wir zuerst sprechen wollen? Das Grundlage ist das Protokoll der letzten Sitzung, und da ist Ergebnis Meinungsbild, Thema 1, Löhne in Deutschland deutlich erhöhen, Thema 2, Parallelwährungen, Thema 3, Staatsfinanzierung ohne Kosten für die Staaten gestalten. Ich finde das ja so toll, dass die Piratos anschließend die ganzen Pausen rauslöscht und das dann wieder hochlädt. Ja, das ist eine scheiß Arbeit jedes Mal. Ach komm, ein Klick. Ach, du zerstörst mir diese schönen Bilder, die man in den Köpfen malt. Ich vermute mal, dass es bei euch auch so warm ist wie hier, ne? Also ich merke das gerade an der Beteiligung der Wortmeldungen. Also hier in Schleswig-Holstein geht's noch. Wir haben um die 20 Grad hier. Ach du Scheiße, wir haben hier 33 aktuell. Mein Vater, der kommt aus Simmern, das ist ja in der Nähe von Koblenz. Er hat mir heute erzählt, dass die in der Sonne 40 Grad hatten heute. Wenn irgendjemand von euch griechisch Wassermelonen kauft, mag ich euch. Bitte. Ja, wir haben hier im Ruhrgebiet den großen Vorteil, dass wir in der Senke liegen und sich dann dadurch die Luftfeuchtigkeit unheimlich erhöht. Also wir haben hier bestimmt 90% Luftfeuchtigkeit und dafür 30 Grad, das reicht. So, jetzt das Meinungsbild. Ich bin damit noch nicht ganz einverstanden. Also, warum schreibst du es eigentlich nicht selber? Ja, weil so ist es. Also, ja, dann gib mir doch noch 2 Minuten, dann schreibe ich. Was macht denn ihr jetzt da in Zeile 61? Das fangt ihr jetzt da an, ein Meinungsbild zu machen. Das hatten wir bereits letzte Sitzung, das Meinungsbild. Da sind eben diese 3 Themen rausgekommen. Ja, lass mal den Rudi machen. Ja, ja, das ist ja das Meinungsbild, was der Rudi jetzt schreibt, ist ja das Meinungsbild, was wir heute machen wollen. Aber weil ich das lustig fand, weil jetzt die Leute da +1 anfangen zu schreiben auf Zeile 61, 62, 63, 64. Ach so, verstehe. War das jetzt verkehrt? Also nee. Das kommt an, was du wolltest. Also wenn man +1 sagen will in Zeile 61, dann bitte auch hinter Zeile 61 und nicht 62, 63, 64, sondern wenn man will, dass wir heute darüber diskutieren, dann nur in Zeile 61 ein +1. Und wenn man das konkretisieren will und in Themen einteilen will, dann ab Zeile 66. Und wenn man ganz dagegen ist und sagt, wir verschieben das ganze Thema, dann ab Zeile 72. Ist das okay? Ich weiß schon, was rauskommt. Ich auch. Ich formuliere ja gut. Es gibt keine Enthaltung bei Meinungsbildern. 2 Minuten gebe ich euch. Aber wie unterscheidet man zwischen nicht teilgenommen und enthalten? Gar nicht. Warum nicht? Außerdem hat uns jetzt Rudi gerade das Approval Voting weggenommen. Das ist ganz blöd. Das macht nichts. Das ist mal gut, wenn wir mal ohne klarkommen. Ey, das kann es doch nicht sein, dass hier nur 4 Leute abstimmen, oder? Ich sag ja, die liegen alle im Koma. Ich wäre für eine Textarbeit. Wo gibt's hier Textarbeit? Kann ich das hier auch irgendwo abstimmen? Also wie gesagt, ich bin halt schon der Meinung, genauso wie Rudi, dass wir uns jetzt, die wir uns hier treffen, schon uns in den Themas einigermaßen auskennen. Dementsprechend könnte man eigentlich ins Eingemachte gehen und versuchen, irgendwo ja Textbausteine zu nehmen und das versuchen, am Anfang zusammenzuklabüstern. Ja, dann können wir gleich einen Antrag schreiben. Das wäre das Ziel, ja. Muss ich dann nochmal über Parallelwährungen oder ein Flashback diskutieren? Nee, es kann ja auch sein, dass alle sagen, wir brauchen nicht diskutieren und wir nehmen das so hin, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Es kann aber auch sein, dass der eine oder andere sagt, nee, also damit stimme ich überhaupt nicht überein und dann wäre eine Diskussion schon sinnvoll. Also zum Punkt 3 habe ich ein grundsätzliches Problem. Ich verstehe zwar die Idee, dass die Staatsfinanzierung ohne Kosten für den Staat ablaufen soll, aber ich sehe da immer noch nicht ein ganz wichtiges Problem gelöst. Ganz im Gegenteil, mit dieser Methode unterstützt man die Umverteilung, die stattfindet. Und ich finde, wenn wir also jetzt sozusagen was überlegen, was aussieht wie ein Antrag oder so, dann sollte dieses Thema unbedingt nochmal vorgeholt werden und irgendwie ja mir erklärt werden, wie man dagegen vorgehen will, weil so allein würde mir das nicht reichen. Da bin ich aber sehr gespannt, warum du kein +1 dahinter stellst, wenn du es nicht diskutieren willst. Und wer das so ähnlich sieht wie Piratos, sollte auch ein +1 und in Zeile 69 schreiben, dass man darüber diskutiert. Ja, aber ich denke, man darf nur einmal, oder? Ich habe ja schon. Nein, ich habe ja auch mehrfach. Ach, ich denke, es ist kein Approval. Habe ich nie gesagt. Ach. Also wenn du das so siehst, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es ja eine tolle Diskussion zwischen uns beiden und wahrscheinlich noch dem einen oder anderen. Schreibt euer +1 dahinter. Ja, du kannst ja nicht abstreiten, dass Umverteilung dadurch weiter betrieben wird, dass Staatsfinanzierung zum Beispiel durch die EZB stattfindet. Es kommt auf die Argumentation an und da bin ich gespannt auf unsere Diskussion. Das können wir doch kurz hier mal abfackeln, oder? Ja, das machen wir dann ja auch. Also lass uns doch schnell das Meinungsbild zu Ende machen. Aber das sieht ja ziemlich ausgeglichen aus. Go, go, go. Hallo, bitte, 1x3. Oh Mann, ich befürchte, Rudi gewinnt jetzt. Ja, alle, die mich nicht mögen, sollen bitte 1 wählen. Ja gut, das Thema ist ja auch durch. Ja. Ich gebe euch noch, es ist 21:34 nach meiner Systemuhrzeit hier, noch eine gute Minute und dann machen wir die Abstimmung beendet und dann fangen wir an, mal ein bisschen konstruktiv zu diskutieren. Also offensichtlich wollen alle heute doch über die 3 Themen reden und die Reihenfolge wird knapp. ich zähle gleich mal runter und dann kann jemand mal zählen und ein Gleichheitszeichen und die Stimmenanzahl dahinter schreiben. Schön rauf in Deutschland hat die meisten. Auf Platz Nummer 2 Parallelwährungen in Europa. Also so wie es steht eigentlich. Na gut, dass wir das gemacht haben. Kann dann einer der Schriftführer vielleicht ein Gleichheitszeichen und ein Ergebnis dahinter schreiben, dann wäre das schon ganz gut. So Löhne rauf in Deutschland finde ich ganz guter Punkt. Die Frage ist, womit werden die Löhne bezahlt? Mit frisch gedrucktem Geld? Okay. Ja, machen wir gleich, oder? Diskussion. Ich denke mal, wir schaffen es heute, alle drei Punkte durchzudiskutieren. Davon bin ich überzeugt. Eine gute Stunde, länger brauchen wir nicht, vielleicht anderthalb. Und dann kriegen wir alle drei Punkte durchdiskutiert. Und was wir dann als Ergebnis daraus holen, wie wir das dann vielleicht in einen Antrag fürs Wahlprogramm reinbringen oder so, das ist ein anderes Thema. Da brauchen wir wahrscheinlich noch eine zweite Sitzung. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Position 1 an. Also Löhne rauf in Deutschland. Hat jemand was dagegen, wenn ich dort das Statement als erstes abgebe? Ich habe einen Vorschlag. Und Zeile 76 habe ich jetzt geschrieben, Konsenssätze in der Diskussion. Und vielleicht sollten wir schauen, dass wir irgendwelche Grundkonsense in unserer Gruppe einfach mal formulieren in einen knappen Satz. Plus eins. Wer macht das? Naja. Also versucht mal parallel, während wir reden, dort ein paar Sätze zu schreiben. Das wäre ganz gut. Das kriege ich nicht hin, weil ich habe nur zwei Hände und eine Tastatur, das bekomme ich nicht hin, auch noch da Texte reinzuschreiben. Ja, Protokollführung gemeinsam. Außerdem erinnere ich mich gerade dran, wir haben ja auch noch eine Aufnahme. Ja, das ist auch der Grund, warum wir die Aufnahme haben, falls mal irgendwo im Protokoll was fehlt. Okay, ihr wisst, ich bin der Befürworter schlechthin von der Idee von Flassbeck. Habe ich ja nun auch in den letzten Wochen sehr, sehr häufig propagiert in verschiedenen Sitzungen. Das Problem, was ich sehe und was auch Flassbeck sieht, ist halt in der Geschichte der Währungsunion in Europa. Es gab ein Ziel, was alle europäischen, also in der Währungsunion europäischen Nationen vereinbart haben, ein Inflationsziel. Und dieses Inflationsziel ist extrem abhängig von den Lohnstückkosten, weil die Inflation, also die reale Inflation, abhängig ist von den Lohnstückkosten. Und in den letzten 15 Jahren, seit Beginn der Währungsunion oder 13 bis 15 Jahren, war es halt so, dass Deutschland sich extrem unterhalb dieses Ziels von 2% Inflation bewegt hat. Das ist resultiert aus der Agenda 2010, aus den Hartz-IV-Gesetzen und allem, was dazugehört, aber auch durch die Einflussnahme der Politik auf die Gewerkschaften, die gesagt haben, ihr müsst niedrige Lohnpolitik machen, damit wir wettbewerbsfähig werden innerhalb, nicht nur innerhalb Europas, sondern auch außerhalb Europas. Und das Ergebnis, was daraus geworden ist, war halt so, dass es ein Land gab, was extrem unterhalb des Inflationsziels war, das war Deutschland. Es gibt noch die Niederlande und Österreich, die ein bisschen oberhalb von uns waren, aber auch unterhalb des EZB-Inflationsziels. Es gibt ein Land, was sich ziemlich genau an dem Inflationsziel langgehangelt hat, das war Frankreich. Und es gibt einige Länder, die halt oberhalb des Inflationsziels waren. Das waren Spanien, Italien, Portugal, Griechenland. Im Schnitt war es aber so, dass das EZB-Ziel erreicht war. Das Ergebnis von dieser ganzen Politik war aber, dass sich Deutschland im Vergleich zu den europäischen Nachbarn im Export, in der Exportwirtschaft extrem im Wettbewerb verbessert hat. Das heißt, unser Exportanteil ist massiv gestiegen, während natürlich automatisch der Importanteil der anderen Länder auch gestiegen ist. Unser Importanteil konnte nicht steigen, weil wir keine Löhne hatten, die das ausgleichen konnten. Wir konnten nicht mal unsere eigenen Produkte kaufen, weil die Löhne zu niedrig waren. Und dieses Missverhältnis, das sollte aufgehoben werden. Und deswegen gibt es nach dem Flassbeck-Vorschlag die Löhne in Deutschland um 5% pro Jahr zu erhöhen, während gleichzeitig die Absenkung der Löhne in den südeuropäischen Ländern abgeschwächt wird. Die haben ja schon in den letzten Jahren um gut 20% die Löhne abgesenkt. Das sollte jetzt einfach reduziert werden und gesagt werden, die Austeritätspolitik ist vorbei. Wir gleichen uns von unten an, um die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas aufs gleiche Niveau zu bekommen, um auch dieses Außenhandelsdefizit der südeuropäischen Länder auszugleichen, dementsprechend gleichzeitig den Außenhandels- oder den Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands abzuschwächen. Im internationalen Vergleich, weil das wird ja immer wieder als Gegenargument gebracht, würde das ja nur bedeuten, dass, wenn das dann so passiert, der Euro aufgewertet wird. Das heißt, also gegenüber USA, Japan, China oder wie auch immer, würde lass mich kurz zu Ende reden, dann kannst du, würde der Euro aufgewertet werden, was bis jetzt ja nicht passieren konnte, weil durch die bisherige Politik in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern das so konträr war, dass die anderen Länder außerhalb Europas gesagt haben, wir können nicht den Euro aufwerten, weil wir wissen gar nicht, wen wir damit treffen. Und das wird nach meiner Einschätzung durch eine veränderte Lohnpolitik in Deutschland dafür sorgen, dass wir insgesamt in Europa ein bisschen wettbewerbsmäßig angeglichen werden und dann eventuell die außereuropäischen Länder sagen, okay, jetzt müssen wir den Euro insgesamt ein bisschen aufwerten und das ein bisschen abschwächen. Das wäre aber kein Problem, weder für Deutschland noch für die anderen europäischen Länder. Ich sehe in diesem Vorschlag einen riesen Vorteil, nicht nur für die südeuropäischen Länder, weil die wieder wettbewerbsfähiger werden, mit deren Löhne und Gehälter auch wieder angepasst werden an deren eigene Wirtschaftskraft, sondern auch, dass in Deutschland die Löhne nach oben kommen und wir dementsprechend diese Abhängigkeit vom Export abschwächen. Ja, das ist mal die Zusammenfassung von dem, was Flassbeck gesagt hat, in meinen Worten. Ja, Rudi, die Frage ist halt nur, ob die das überhaupt wollen, ne? Wer? Die Unternehmen, ja. Die exportorientieren. Also hier unsere Export, also überhaupt die gesamte Industrie, ob das überhaupt gewollt ist, dass hier in Deutschland, also so wie es aussieht, besteht ja überhaupt kein Interesse daran, hier die Löhne anzupassen, ne? Jo, und da kann ich auch gleich was zu sagen. Natürlich besteht im Hintergrund ein Interesse daran, die Löhne anzupassen, denn was wir im Moment machen, ist unsere Kunden Insolvenz gehen lassen. Also die deutsche Exportwirtschaft sorgt durch die niedrigen Löhne dafür, dass der Hauptabnehmer, das sind nun mal die anderen europäischen Länder, 60% unseres Exports oder knapp 60% gehen in die europäischen Länder, die können sich das nicht mehr leisten. Und wenn wir das denn so lassen, dass die Löhne so niedrig sind, dann wird der Export automatisch einbrechen, weil die anderen Länder nicht mehr unsere Produkte kaufen können. Wir wollen, ganz kurz zu Ende, bisher war es so, dass Deutschland Kredite in die europäischen Länder gegeben hat, damit die Möglichkeit haben, überhaupt unsere Produkte kaufen zu können. Nur diese Kredite geben wir jetzt nicht mehr. Im Verlaufe der letzten 2-3 Jahre ist es so gekommen, dass gesagt wurde, nein, wir können in dem Land keinen Kredit mehr geben, denn die können das ja nicht zurückbezahlen. Aber das Ergebnis ist dann automatisch, dass die auch keine Produkte mehr von uns kaufen. Und das ist das große Problem, wovor wir gerade stehen. Rudi, darf ich auch mal einsteigen da kurz? Weil ich wollte eigentlich, also ja, mal kurz direkt darauf, sehe ich anders. Und zwar, was ich sehe, ist mehr, dass die Unternehmen nicht auf eine Richtung gute Löhne oder so gehen, Lohnanhebung, sondern eher versuchen, die Konkurrenz aus dem Ausland, also China, dann irgendwo auszubuden, auszunocken, um zum Beispiel durch Handelsschutzzölle oder sowas dann lieber einziehen. Und dann, Sie wissen ja, in Europa zum Beispiel gibt es ja genug, der Markt ist eigentlich noch nicht am Limit oder so. Ich denke mal, wenn man entsprechende Schutzzölle aus den Billiglohnländern einzieht, das sind asiatischen Tigerstaaten, dass die dann schon noch ein bisschen Raum nach oben haben, ein bisschen Luft, um da wieder zumindest innerhalb Europas oder auch in die USA mehr zu exportieren. Durch Schutzzölle, das sehe ich so als eher bei den Unternehmern da im Moment im Gespräch. Also Marek, ich habe deine Wortmeldung gesehen. Ich will nur ganz kurz darauf antworten, was der Stefan gesagt hat. Stefan, China interessiert uns nicht in dem Moment. Wenn wir ein Problem, also europäischen Problem mit China haben, dann werten wir die Währung von China ab. Oder werten den Euro auf. Das ist nicht die Diskussion. Es geht im Moment um die Diskussion innerhalb Europas. Und wenn wir innerhalb Europas erstmal ein Gleichgewicht geschaffen haben, dann schaffen wir auch das Gleichgewicht zu anderen Ländern außerhalb Europas. Marek? Nein. Hast du den Remimbi verstanden? Johann Remimbi? Das eigentliche Problem, was ich sehe, ist, warum hier die Löhne nicht angepasst werden. Also selbst jemand, der auf Hartz-IV-Niveau im Moment rumturnt, wenn man so in solche Haushalte geht, da siehst du also die Haushalte, da ist der Plasma-Fernseher, da ist alles. Also da ist ja im Grunde genommen, die Leute hier haben ja alles. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt hier die Kaufkraft anheben, sodass wir wieder konsumieren können, dann hätte das vielleicht einen Vorteil für die Friseuse, die denn dann vielleicht einen vernünftigen Stundenlohn bekommt. Aber letztendlich, Deutschland ist ja ein Land, wir haben ja wirklich im Überfluss und du kannst den Leuten nicht verkaufen, dass sie noch ein Haus bauen sollen oder noch ein Auto oder was weiß ich, irgend so ein Konsummüll sich noch nach Hause holen. Wir sind ja voll. Und ich vermute mal, dass das bei denen im Hinterkopf ist. Es gibt andere Länder, die haben ja nun mal nichts. Ne? Aber um konkurrenzfähig zu bleiben, brauchen wir hier diesen Niedriglohn. Aber das schaffen wir sowieso nicht. Mit China können wir nicht mithalten, mit den Löhnen, die da die Werkbank heutzutage der Welt ist, in China, Indien und auch in Zukunft in Afrika. Ne? Also da sehe ich das Problem und das ist in deren Köpfen drin. Die wollen also im Ausland wollen sie schön verkaufen, auch hier innerhalb Europas, weil die Leute haben da weniger als hier und das sehe ich als eigentliches Problem. Deswegen werden hier die Löhne nicht angehoben und vor allen Dingen, dass wir natürlich hier exportorientiert denken. Ne? Okay, dann gehe ich mal auf diese Argumentation ein. Also grundsätzlich ist ja, glaube ich, ohne Diskussion Konsens, dass die Exporte der einen Wirtschaftskraft die Importe der anderen Wirtschaft sind. Das heißt, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Das Ziel einer Volkswirtschaft sollte immer sein, ausgeglichene Handelsbilanz zu haben. Das heißt, genauso viele Exporte wie Importe. Dieses Wegdrängen anderer Nationen aufgrund von niedrigen Löhnen, wie wir es in Deutschland zurzeit haben, bringt eigentlich nur ein Ergebnis, und zwar, dass wir unsere Guthaben, die wir erwirtschaftet haben, den anderen geben und die sich bei uns verschulden. Und wir dann später keine Waren zurückbekommen. Also das hilft uns nicht. Zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, dass eben Hartz-IV-Empfänger ihren Flachbildschirm haben. Also wenn ich mir mal die Statistiken in Deutschland angucke, wie hoch die Armutsquote ist in Deutschland. Und die liegt im Bereich von 15-16%, also armutsgefährdet oder in der Armut. Und wenn wir noch die Sozialleistungen rausrechnen, liegen wir bei 25%. Das heißt, jeder Vierte in Deutschland, und da kann ich dir nur raten, geh einmal durch deine Stadt und zähl mal ab, jeder Vierte ist an oder unter der Armutsgrenze. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass das gut ist, dass es so ist, weil die Leute haben ihren Flachbildfernseher zu Hause. Das kann es nicht sein. Sorry, geh mal durch Athen, Rudi. Also ich war jetzt auch mal in Athen, aber da soll es ja noch erheblich schlimmere Zustände geben. Ja, klar. Ja, aber es geht ja 60% des Lohndurchschnitts hier zu kommen in Deutschland. Ja, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist als in Deutschland, das ist ja überhaupt keine Diskussion. Darum geht's ja eigentlich auch. Es geht ja nicht darum, dass es nur uns in Deutschland besser geht. Es geht darum, dass es uns in ganz Europa besser geht. Das ist ja der Flassbeck-Vorschlag. Also durch Erhöhung der Löhne werden wir die Importquote in Deutschland erhöhen und den Unterschied zum Exportüberschuss senken. Und gleichzeitig werden die anderen europäischen Länder sich uns angleichen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir natürlich eine Währungsunion und auch eine Wirtschaftsunion haben, die gegen den Rest der Welt konkurriert. Aber erstmal müssen wir das hinbekommen. Solange wir das nicht machen, sorgt es halt dafür, dass wir in Südeuropa Arbeitslosenquoten im Bereich von 40, 50, 60, je nachdem, in welchem Altersstufe wir uns befinden, 60% haben. Und das kann es ja nicht sein. Wir exportieren unsere Arbeitslosigkeit nach Südeuropa und das können wir ändern. Und das können wir nur ändern durch reine Lohnpolitik. Und darum geht's. Ich bin ja auch für höhere Löhne. Also wir müssten mindestens hier einen Mindestlohn haben von 15 Euro. Ja, das sind ja nicht die Leute, die also von 15 Euro denn dann die Stunde leben. Das sind ja nicht die Leute, die ihr Geld denn dann ins Ausland schaffen, auf Schweizer Nummernkonten etc. Die geben das Geld ja in der Regel denn dann hier oder innerhalb von Europa auch wieder aus. Ne? Also ich bin da auf jeden Fall d'accord mit dir, also hundertprozentig. Ne? Das Problem ist halt nur, dass du da die Industrie gegen dich hast. Ne? Ja klar, und da kannst du aber politisch was gegen tun. Und das fängt damit an, dass wir zum Beispiel in unserem Wahlprogramm, um mal wieder zu politischen Forderungen zu kommen, in unserem Wahlprogramm steht drin, dass wir einen Mindestlohn fordern, unter anderem, neben vielen anderen Sachen. Aber der Mindestlohn wird dort definiert, sogar mit einer Zahl von 9,02 Euro und für Leiharbeiter mit 9,77 Euro. Beides finde ich gut. Im ersten Moment gut, die 9,02 Euro finde ich ein bisschen niedrig, aber was ich sehr gut finde, ist, dass Leiharbeiter höher entlohnt werden sollen als Festangestellte. Und wir müssten natürlich etwas gegen diese Werkverträge unternehmen. Das muss man gesetzlich regeln, das ist ein anderes Thema. Aber was der entscheidende Punkt ist, ist die Forderung von Flassbeck zu sagen, pro Jahr 5% Lohnerhöhung. Das heißt, wir fangen mit 9,02 Euro an im Jahr 2014, 2015 haben wir 9,50 Euro, 2016 haben wir 10,05 Euro und so geht's weiter. Und so kommen wir innerhalb von 10 Jahren locker auf 11, 12 Euro Mindestlohn. Und wenn wir das machen würden, in Deutschland, dann würde das nicht nur dem deutschen Binnenmarkt helfen, sondern es würde auch helfen, den europäischen Nachbarn sich wieder wettbewerbsfähig zu machen, wenn sie dann auf ihrem jetzigen Lohnniveau bleiben und nicht weiter sinken, denn das geht nicht, das haben wir ja nun empirisch belegt, wenn die weiter sinken, geht deren eigene Wirtschaftskraft so in den Keller, das kennen wir aus den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, zur Brüningzeit, was dann passiert mit Deflation und so weiter und die Gefahren, die da auch entstehen, die politischen Gefahren, haben wir in der Vergangenheit erlebt und das muss man verhindern und das können wir von Deutschland aus verhindern. Wir können es nicht durch Austeritätspolitik verhindern. Es geht nicht. Die Länder Spanien, Italien, Portugal und so weiter, denen wir vorschreiben, dass deren Löhne runter müssen und deren im Prinzip deren gesamte Wirtschaftsleistung runter muss, das schadet deren Wirtschaft und hilft denen nicht. Und nochmal kurz bevor der Einwand kommt. Ja? Rudi, du bist voll in Fahrt. Es ist dein Thema, wir wissen das und du überzeugst hier oder versuchst wieder alle zu überzeugen. Ich habe vor 4 Stunden mal eine Wortmeldung von Hamburg Frank gesehen, aber ihr kommt sehr ins Zwiegespräch zu Sachen, die wir eh schon wissen. Okay, ja, ich gucke jetzt nicht so in Chat, weil ich so in meiner Rede bin. Frank, du warst zuerst. Ja, also ich bin da schon skeptisch. Ich sag mal so 2, 3 Punkte, ich könnte auch 10 sagen. Also das Erste, was du erwähnt hast, dass du findest, dass Volkswirtschaften eine ausgeglichene Handelsbilanz haben sollen. Und da willst du ja sozusagen einen Beitrag zu leisten. Aber die Frage ist, da gebe ich dir recht, die Frage ist nur, ob man das steuern kann, weil das sind nun mal unternehmerische Entscheidungen oder Marktentscheidungen, die dazu führen. Also das ist so eine, da habe ich so eine Skepsis, ob das eine Steuerungsgröße ist, die politisch gesteuert werden sollte. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn du jetzt, also dass wir hier in Deutschland jedes Jahr die Löhne um 5% erhöhen, ich glaube, da haben wir hier Konsens. Da hat keiner wirklich ein großes Problem damit. Ich bin aber skeptisch, dass das den Griechen jetzt wirklich weiterhilft. Also das würde sicher den deutschen Binnenkonsum stärken und das halte ich auch für positiv. Aber warum du dann glaubst, dass deshalb die Deutschen mehr in Griechenland einkaufen würden, das erschließt sich mir nicht. Also da Das glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht lasse ich es erstmal bei den beiden Punkten. Also das Einzige ist, du hast ja auch so eine 10-Jahres-Perspektive reingebracht, jedes Jahr 5%, und dass das dann in 10 Jahren irgendwie, dass es dann soweit ist, das kann vielleicht schon sein, aber das finde ich einfach, 10 Jahre und eine Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa, das finde ich politisch keine Option. Das Griechenland würde ich mal rauslassen, weil Griechenland ist ein Sonderfall. Ja, gut, aber letztendlich ist es in Spanien jetzt auch nicht so wesentlich anders. Ja, doch schon. Also das ist in meinen Diskussionen auch immer mein Punkt, dass ich sage, Griechenland müssen wir ein bisschen getrennt betrachten, weil die wirklich andere interne Probleme haben, die man lösen muss. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Also Spanien ist schon ein gutes Beispiel. Was du gerade gesagt hast, wenn wir die schreib bitte WM rein und deutlich, dass ich es dann auch sehe, dass wir, wenn wir die Löhne in Deutschland erhöhen, dass wir damit nicht den anderen Ländern helfen, das stimmt nicht, weil der wichtige Punkt ist dabei, dass wir gleichzeitig die Austeritätspolitik beenden müssen. Also dass wir denen ständig sagen, die müssen ihre Löhne und Ausgaben senken bis zum geht nicht mehr und deren eigene Wirtschaft runterbringen. Das hilft ihnen nämlich überhaupt nicht. Also das ist ja empirisch belegt. Die Wirtschaftsleistung in den südeuropäischen Staaten geht so weit runter, das BIP schrumpft ohne Ende, die Arbeitslosigkeit wächst, und das liegt nicht daran, dass die so hohe Schulden vorher hatten, sondern es liegt daran, dass wir denen auferzwingen, dass die ihre Kosten senken müssen. Und das muss beendet werden. Das ist der eine Punkt. Und parallel dazu gleichzeitig in Deutschland die Löhne erhöhen. Und dann schaffen wir es, uns langsam anzugleichen an die Lohnstückkosten in den anderen Ländern. Und was ich noch dazu sagen wollte, das heißt ja nicht unbedingt, dass der Export in Deutschland zusammenbricht. Der kann ja auf gleichem Niveau bleiben in den ersten 10 Jahren. Nur parallel wird der Import steigen, also der Binnenmarkt wird steigen und dementsprechend den Ausgleich schaffen, der gewollt ist in einer Volkswirtschaft, dass man genauso viele Exporte wie Importe hat. Ich denke mal, die meisten von euch haben schon irgendwelche Bücher gelesen über Volkswirtschaft und so. Die wissen, dass es ein Ziel ist, einer Volkswirtschaft eine ausgeglichene Handelsbilanz zu haben. Aber das haben wir versäumt, beziehungsweise mit Absicht runtergedrückt die letzten 15 Jahre. Und das muss wieder ausgeglichen werden. Und dann schaffen wir es auch in Europa eine bessere Wirtschaftspolitik zu bekommen und auch natürlich gegenüber unseren außereuropäischen Partnern eine ausgeglichene Bilanz zu bekommen. Wer hat jetzt als nächstes? Paul hatte sich mal zwischendurch, glaube ich, gemeldet. Ja, Rudi, du kennst ja meine Meinung. Also ich gehe d'accord mit deiner Meinung, dass die Löhne durchaus rauf müssen. Aber auf der anderen Seite dürfen die Preise nicht weggaloppieren. Darum sehe ich das als nur eine Maßnahme unter vielen an. Wir hatten ja auch hier mal Dr. Wu mal hier im Diskurs gehabt, um ihn dazu fragen, was muss man jetzt in dieser Krisenlage, Weltwirtschaftskrisenlage unternehmen? Hab ja da die Frage gestellt, ne, dass es dann auch an die Vermögen gehen muss, das zum anderen, dann die Finanzmärkte, vielleicht auch Finanzprodukte wirklich zu verbieten und rauszunehmen, das gehört sicherlich dazu, und natürlich auch andere Maßnahmen, die wir hier auch dringend treffen müssen, um eben halt da einen Korridor der Gerechtigkeit zu finden, also nur die Löhne alleine zu erhöhen, ich glaube, das ist zu wenig. Okay, kurze Zwischenfrage, was meinst du mit, dass die Kosten dann nicht dementsprechend steigen? Ich sage, die Kosten, die könnten ja durchaus im Griff bleiben. Ne? Also insofern sehe ich da keinen Widerspruch. Aber wichtig ist, dass man natürlich denjenigen, die viel Vermögen haben, die auch, ich sag mal, in den Chefsesseln der einzelnen großen Firmen sitzen, dass die natürlich da auch an ihren, zum Beispiel Beamten und so weiter, auch da federn lassen müssen. Man kann jetzt nicht fordern, dass jeden Arbeitgeber oder Arbeitergruppe dementsprechend gleichermaßen die gleichen Prozentzahlen mehr an Löhne bekommen kann. Ne, Managergehälter heißt dann auch dann dazu, dass die runtergehen. Und das würde ja dann bedeuten, dass da auch wesentlich die Kosten runtergehen. Ja. Okay, ich hab gesehen, dass Stefan und Frank sich gemeldet haben, aber ich würde ganz gerne antworten auf Paul. Also, das sind mehrere Punkte, die mir im Kopf rumschwirren. Also einmal das, was du zum Schluss gesagt hast mit den Managergehältern. Natürlich, da bin ich ja auch völlig deiner Meinung, dass die ausgeufert sind in den letzten 20, 30 Jahren. Da muss man auch dran arbeiten. Das andere, was du sagtest, dass es ein Problem ist, wenn die Kosten steigen, und du meintest, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr die Inflationsrate. Also wenn die Preise weggaloppieren, das habe ich gesagt, und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Du steigerst jetzt den Durchschnittslohn um 1 oder 2%, aber die Preise gehen dann eben 8% davon und so weiter. Insofern haben wir dann ein dickes Problem. Das lass mich kurz darauf antworten, auf die Preisentwicklung. Also wir wissen, dass die Inflation abhängig ist von den Lohnstückkosten. Das ist empirisch belegt. Da gibt es Studien ohne Ende. Das heißt, es ist völlig irrelevant, was sonst irgendwie an Geld in das System reinfließt, durch EZB, Banken oder sonst irgendwie. Entscheidend ist die Inflationsrate in Abhängigkeit von den Lohnstückkosten. Wenn jetzt, und das ist das Paradebeispiel eigentlich immer, wir wissen, dass die, dass im Friseurhandwerk halt sehr, sehr niedrige Löhne gezahlt werden. Wenn wir jetzt sagen, okay, diese 3 Euro, 3,50 Euro, die dort gezahlt werden, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen einen Mindestlohn von 10 Euro oder 9 Euro, was wir jetzt im Parteiprogramm haben. Ja, was passiert denn dann? Dann werden alle, wenn es denn so gesetzt wird, dann werden alle Friseure ihren Lohn erhöhen auf 9 Euro. Das heißt, sämtliche Friseurleistungen werden erhöht. Und wird deswegen irgendjemand dann nicht mehr zum Friseur gehen? Nein, weil parallel dazu natürlich auch alle anderen Löhne steigen, werden die auch dann die Möglichkeit haben, diese Leistung, die Dienstleistung des Friseurhandwerks in Anspruch zu nehmen. Und was passiert dann gleichzeitig? Die verdienen mehr, das heißt, die geben mehr aus, die kaufen dann wieder Produkte, wodurch wieder andere Unternehmen mehr einnehmen und das dann wieder an die Angestellten verteilen. Das heißt, im Ganzen wird das Lohnniveau in einer Volkswirtschaft steigen. Wir wollen es jetzt nicht auf Deutschland festlegen, aber im Ganzen wird es innerhalb einer Volkswirtschaft steigen. Und deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem, und ich sehe auch nicht das Problem einer überbürdenden Inflation. Kurz mal, wenn die Löhne steigen, dann steigen auch die Renten. Und die Rentner sind wichtig. Ja, im Moment der letzte Arsch. Ja, das ist ja auch wichtig so. Nicht nur die Renten steigen parallel zu den Löhnen, weil das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, sondern es werden dann natürlich auch die Arbeitslosen in ihrer, solange sie halt noch in dem Bereich liegen, Hartz IV oder wie auch immer, sollten dementsprechend in dem Einkommen steigen, ganz klar. Die Renten sind sowieso gezwungen, angepasst an die Lohnentwicklung. Das ist Gesetz, schon immer so gewesen, und das sollte auch immer so weiter so sein. Aber auch die Arbeitslosen sollten wir dementsprechend anpassen an die Lohnentwicklung. So, ich würde mal versuchen, Ich würde die Sache mal versuchen, von der anderen Seite her aufzuwickeln. Grundsätzlich habt ihr ja recht, bin ich da voll bei euch, aber ich denke, wenn man es von der anderen Seite her betrachtet, nicht von staatlicher, hier ordnungspolitischer Seite oder so, sondern eher aus der unternehmerischen Seite auch irgendwo. Die Frage ist ja da, aus meiner Sicht da auch, wer zahlt dann überhaupt? Wo kommt es her? Ja? Wer zahlt wer mehr Löhne und sowas? Und ja. Die Renten. Und da finde ich, das zurückwandern, also muss man einen Rückschritt machen. Und im Moment entschulden sich die Unternehmen wieder auf Kosten der Öffentlichkeit, des Staates und so. Und die europäischen Staaten, die tragen jetzt dann wieder da die Welt auf ihren Schultern oder so. Okay. Und ja, also das ist umgekehrt, müsste eigentlich das Problem wieder mehr zu den Unternehmern zurückgebracht werden, dass die ihre Kredite dann auch wieder schuldern müssen selbst und auch, also halt besteuert werden und so, oder besteuert werden können auch, weil der Staat souverän ist und nicht hier selber in Zugzwang irgendwie gerät und die Unternehmer hier sich auf Kosten des Staates oder so halt eben werfen. Okay, ganz, das ist ganz, große Gefahr dabei. Sehr richtig, Stefan. Ganz, ganz, ganz kurze Antwort darauf. Also grundsätzlich ist es so, dass es gibt eine Inflationsrate, die ist festgelegt von der EZB, beziehungsweise alle Staaten haben mal zusammen festgelegt, die wollen 2% Inflationsrate. Das ist auch sinnvoll, weil das Schlimmere ist eine Deflation. Also Inflation ist gut, solange sie im moderaten Bereich ist. Also im Bereich von 2% haben fast alle Nationen auf der Welt gesagt, das ist eine Inflationsrate, mit der können wir leben. Das heißt pro Jahr 2% Inflation. Wir haben parallel dazu pro Jahr eine Produktivitätsentwicklung, die sich je nach nach Studie zwischen 1,5 und 2% bewegt. Das heißt, wenn wir nochmal einhaken, dann gleich. Ja, lass mich kurz zu Ende sagen. Also wenn wir sagen, dass die Löhne um die Produktivitätsrate plus Inflationsrate steigen sollen, das wären also rund 4% nominal, nicht real. Real ist ein bisschen weniger, aber nominal um 4% steigen sollen. Dann ist das für die Unternehmen kostenneutral, weil sie durch die Produktivitätserhöhung natürlich mehr Einnahmen haben bei weniger Ausgaben und durch die Inflationsrate bleiben deren Einnahmen gleich mit den Ausgaben, weil die ja auch durch die Inflationsrate höhere, also wenn vorher ein Liter Milch 1 Euro gekostet hat, kostet er dann eben 1 Euro und 2 Cent. Das heißt, das ist für die Unternehmen kostenneutral. Und dieser Verteilungsspielraum, darüber reden wir ja schon seit, 100 Jahren, dieser Verteilungsspielraum kann ruhig an die Arbeitnehmer weitergegeben werden, weil anschließend mehr Geld bei den Arbeitnehmern zur Verfügung ist, um mehr Produkte innerhalb der Wirtschaft zu kaufen. Und das davon profitiert dann auch wieder der Unternehmer. Also diese Lohnerhöhung von, die müsste eigentlich jedes Jahr 4% sein, damit es kostenneutral ist für Unternehmen, aber und auch eigentlich für die Arbeitnehmer. Das ist eigentlich zwingend, das ist mindestens das Ziel. Was jetzt gefordert ist, noch 1% oben drauf zu packen, weil die Unternehmen in den letzten 15 Jahren so niedrige Löhne gezahlt haben, dass wir real einen Lohnverlust hatten in Deutschland jetzt. Also in anderen europäischen Ländern war es ein bisschen drüber, aber in Deutschland ist es ein realer Lohnverlust und das muss ausgeglichen werden. Wenn wir das nicht machen, dann wird auf kurz oder lang unsere Währungsunion zusammenbrechen. Und das wäre für die deutsche Wirtschaft noch viel, viel schlimmer, als wenn wir jetzt anfangen, die Löhne massiv zu erhöhen. Ja, lass mal extra dann Schulen noch zu Wort kommen, gerade weil sie sich gemeldet haben. Okay, weil ich ja ständig rede, gucke ich nicht so oft ins Mumble, also meldet euch einfach. Okay, bin ich jetzt dran? Jo. Ja, ich hoffe, die Verbindung ist gut, sitze im Garten und gieße ihn. Folgendes, ich stelle mich also bewusst, was heißt bewusst, ich mache klar, wie die Fronten sind. Also ich bin der Meinung, dass der Flassback fundamental Unrecht hat und die ganze Argumentation von Rudi auch fundamental falsch ist. Also ich gebe nur zu bedenken, ihr könnt ruhig trotzdem weiter Flassback verfolgen. Also als erstens, es gibt keine Abmachung, 2% als sozusagen als Steuerinstrument für die wirtschaftliche Entwicklung. Eine Vereinbarung existiert nicht. Die 2%-Grenze wurde sozusagen vorgegeben, weil das heißt auf gut Deutsch, die EZB ist zuständig für die Preisstabilität und sonst für nichts. Es steht nirgends da, im Gegensatz zum amerikanischen, dass sie zuständig ist auch für Wachstum und für Beschäftigung. Das bedeutet, die EZB hält ruhig mit zinspolitischen Maßnahmen und liquiditätspolitischen Maßnahmen, solange die Inflation im gesamten Euroraum keine 2%, also unter 2% ist. Was der Flassback draus macht, er macht draus ein Ziel. Das geht nicht. Nächster Schritt. Ich will noch ein paar Punkte bringen und dann könnt ihr weiter diskutieren. Ja, der Rudi fällt, ist mit sonst etwas ungeduldig. Die Idee mit der Produktivität plus Inflation ist auch Es ist das Elend der gesamten Makroökonomie. Es ist das Elend der neoklassischen Schule, die auch genauso mit allgemeinen Regeln von oben, das hat der Werner darauf hingewiesen, auch auf die deduktive sozusagen Wirtschaftstheorie. Aber ich lasse das Ding weg. Ich gebe euch ein Beispiel. Teilen wir die deutsche Wirtschaft in zwei Bereiche. In eine mit enormen Produktivitätsfortschritt, 4%. Die Hälfte, damit wir schneller überschlagen können. Und die andere Hälfte hat null Produktivitätsfortschritt. Ja. Und jetzt kriegt die eine von mir aus, die Expansive, sie hat ein Produkt, das auch nicht weiter steigerungsfähig ist. Irgendeine Spezialität. 4% Produktivitätsfortschritt. Okay, 4% für die eine Hälfte, 0 für die andere. Macht zusammen 2% im Schnitt. Okay, lass mal die Preissteigerung weg. Wir erhöhen die Löhne durchgehend um 2%. Während die andere, die sozusagen bei Nullwachstum ist und dahin krebst und gerade schafft, ihre Leute zu beschäftigen, kommt es sofort zum Aussondern sozusagen der gesamten Branche. Während bei den anderen, okay, kommt es zur Gewinnvermittlung. Ich wollte nur so sagen, dass die gesamte Denke der Gewerkschaften und von Flassbeck und viele und momentan von der AG Geldordnung und auch von der AG Wirtschaft makroökonomisch bestimmt ist und letzten Endes sozusagen eine neue Variante der Planwirtschaft über die Makrogrößen. Ich gebe es zu bedenken, ob unser Weg richtig ist und ob wir nicht lieber uns mehr versteifen auf sozusagen auf die Mikroanalyse, auf die strukturelle Analyse, auf die Lohnstruktur, Lohnstruktur, ja, wie die in der Industrie ist, auf die Macht der Gewerkschaften, Analyse der Macht. Woher kommt die Macht der Großunternehmen? Wie wird finanziert? Warum sind die Kleinen, sind die sozusagen durch die geschichtliche Entwicklung zu Großformen benachteiligt oder werden sie auch durch politische Maßnahmen benachteiligt? Also weg von Flassbeck hin, ich weiß nicht zu wem, aber zu Mikroökonomie vielleicht oder zu Strukturökonomie. Okay, es dauert ein bisschen, bis ich mich ausmute. Im Moment bitte. Ja, klasse. Okay. Passt doch ganz gut. Weg von Flassbeck. Da würde ich gleich anhängen. Namensentscheidung auch. Dem stimme ich zu. Man sollte sich schon seine eigene Meinung bilden. Insofern würde ich ganz gern nochmal zu dem Hamburg-Frank-Argument zurückkommen, dass es mir auch nicht erschließt, warum von der deutschen zusätzlichen Lohngewinn Griechenland oder Italien oder Spanien profitieren soll, dass das sehr langfristige Prozesse sind. Und ich würde auch ganz gern nochmal zurückkommen auf dieses Konsenssätze formulieren, das ich vorhin mal angebracht habe und hätte in Zeile 82 geschrieben, das ESM-Squad befürwortet in den nächsten 10 Jahren eine 5%ige Erhöhung der deutschen Lohnstückkosten durch politischen Druck, zum Beispiel durch gesetzliche Regelungen wie den Mindestlohn, um die in der letzten Dekade auseinandergelaufenen Inflationsraten der verschiedenen europäischen Wirtschaftsräume wieder annähern zu können. Könnten wir uns darauf irgendwo einigen? Fragezeichen? Ich, wie ihr wisst, habe ich kein Problem mit dieser Einigung. Ich würde aber ganz gerne, bevor Frank nochmal kommt, was zu dem Schulim sagen. Also grundsätzlich ist es so, diese 2% Inflationsrate ist nicht von der EZB festgelegt worden, sondern das haben die europäischen Länder damals beim Lissabon-Vertrag verbindlich festgelegt. Und daran hat sich Deutschland halt nicht gehalten. Einige südeuropäische Länder haben sich auch nicht dran gehalten, die sind oben drüber gewesen, aber Deutschland war deutlich drunter. Und das kann man korrigieren. Und das ist das, wovon ich rede und wovon auch Flassbeck redet. Zum Thema Produktivität. Produktivität betrifft grundsätzlich die gesamte Volkswirtschaft und nicht einzelne Gewerke, irgendwie, was weiß ich, ein Schustermeister oder die gesamte Schuhbranche, sondern es betrifft die gesamte Volkswirtschaft. Und die gesamte Volkswirtschaft ist dafür da, es allen in dem Land lebenden Menschen besser gehen zu lassen anschließend. Und darum geht es. Und deswegen muss auch die gesamte Volkswirtschaft betrachtet werden und nicht nur einzelne Regionen. Und jetzt ist Frank dran. Ja, ganz kurz, also ich kann Exalts Satz, finde ich gut, das ist nämlich, sehe ich auch so, dass das ein Konsens ist, mit den Mindestlöhnen ist bei den Piraten sowieso, glaube ich, Konsens, also Da haben wir ja eigentlich kein Problem. Die Frage ist nur, ist das ein ausreichender Schritt, um die Probleme, wie wir sie derzeit in Europa haben, zu lösen? Und da bleibt meine Skepsis eigentlich, die steigt, je mehr der Vorschlag vorgestellt wird. Und zwar, ich sag mal, das eine, was du, Rudi, jetzt auf dem Zeiger hast, ist halt diese Ausgleich dieser Entwicklung der letzten 15 Jahre mit den unterschiedlichen Lohnstückkosten. Und das kann man ja machen. Aber die Frage ist, wie geht's denn danach weiter, wenn das dann mal ausgeglichen ist? Im Prinzip, dein Vorschlag hört sich halt schon so an, dass das muss ja irgendeiner dann kontrollieren, dass das auch in Zukunft nicht wieder irgendwie aus dem Ruder läuft. Und dann bist du nämlich wirklich bei der Planwirtschaft, dann müsste es irgendwelche Kommissionen geben, europaweit, die für jeden Wirtschaftsraum oder für jedes Land die Lohnstückkostenentwicklung sich anguckt und das Lohnniveau und dann sagt, also jetzt müssen wir in Frankreich 5% hoch und in Bulgarien müssen wir 10% runter oder umgekehrt. Also dann passt du wirklich hast du diese Planwirtschaft. Und das finde ich irgendwie, das kann es nicht sein, dass das alles zentralseitig, statistisch gesteuert wird. Da kann ich dir im Nachhinein vollkommen recht geben. Das Problem ist nur, dass das nicht von Anfang an so verfolgt wurde. Wenn das nämlich von Anfang an so verfolgt worden wäre, mit dem Ziel der 2% Inflation, dann hätte man nämlich den einzelnen Ländern gesagt, okay, Deutschland, das geht so nicht, ihr müsst höher mit den Löhnen. Also diese ganze Politik, die von Rot-Grün damals eingeleitet wurde, hätte von europäischer Seite sofort beendet werden müssen. Auf der anderen Seite hätte man sagen müssen, hier im Moment Spanien, Frankreich, obwohl Spanien gar nicht mal so das Problem war. Es war mehr Griechenland, Zypern, Italien, das waren so die Länder, die ein bisschen oben drüber waren, da hätte man gesagt, halt, stopp, das geht nicht, ihr müsst ein bisschen runterkommen mit euren Löhnen. Und wenn das von Anfang an so gemacht worden wäre, das hat mit zentralpolitischer oder zentralistischer Politik nichts zu tun, sondern das hat was mit einer Wirtschaftspolitik zu tun, die in einer Währungsunion eigentlich zwingend erforderlich ist. Wenn die das von Anfang an so gemacht hätten, dann wäre es auch gar nicht zu diesem Auseinanderdriften von den Lohnstückkosten und dementsprechend auch diesen Handelsbilanzdefiziten, worum es ja eigentlich geht, da wäre es gar nicht dazu gekommen. Und wenn man das von vornherein gemacht hätte, da bin ich voll bei dir, dann wäre es okay gewesen. Jetzt müssen wir handeln. Jetzt muss man was tun. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, die ich vorschlage und auch Flassbeck vorschlägt, sagt, Deutschland hoch, nicht nur Deutschland, dazu gehört auch noch Österreich und Holland und so. Das sind auch noch die Länder, die einen Handelsbilanzüberschuss haben, die müssen auch hoch mit den Löhnen und die anderen müssen erstmal stagnieren, denn weiter runter geht nicht. Also da ist ja schon Katastrophe am Laufen. Das seht ihr jeden Tag in den Medien, wie die Arbeitslosenzahlen dort explodieren. Die müssen erstmal stehen bleiben. Wir müssen hoch und wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren dann aber nur auf das Niveau von den Ländern kommen. Das heißt, in der Zeit werden wir immer noch Überschüsse erwirtschaften. Da muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Wir werden immer noch Überschüsse erwirtschaften und wir müssen erstmal dahin und da müssen wir oben drüber. Wir müssen über die Löhne von denen rüber, um dieses Außenhandelsdefizit auszugleichen. Und dann kann man irgendwann vielleicht mal in 20, 25 Jahren drüber reden, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wenn wir das aber nicht machen, dann bricht das in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren zusammen, das Ganze, was wir hier haben. Kann ich mal endlich was loswerden? Ja, klar. Er brennt schon eine halbe Stunde oder sowas. Mal gucken, ob sie jetzt eigentlich was hinbekommen. Ich finde, Rudi, du siehst jetzt ziemlich aus der makroökonomischen Ebene wie auch Flassbeck. Und ich möchte dir wirklich gerne mal beiseite lassen, ein Stück weit. Und was mir so ein bisschen das mal aus der Perspektive der politischen, also der Nationalpolitik dann sieht. Also die nationalpolitische Perspektive, da stellen sich für mich nicht die Frage danach, makroökonomisch, ob wir da jetzt hoch Lohnpolitik da jetzt die Währung im Endeffekt ja aufwerten müssen und woanders in Südeuropa, dass die dann da auch ihren Vorteil entsprechend abgewertet werden, sondern da stellt sich für mich konkret die Umsetzung. Ich weiß nicht, ob da Flassbeck jetzt auch, ich habe zwar das Buch vor einem Jahr von ihm auch, glaube ich, gelesen, aber ich glaube, so Richtung Lohnpolitik oder also wie das umgesetzt werden soll, ob er da konkrete Vorschläge auch hat, wie man das aus meiner Sicht den Unternehmen halt irgendwo, den Bund der Unternehmer, muss man das irgendwie schmackhaft machen, dass die da auch mitziehen und die haben eine rein ökonomische Betrachtungsweise dann. Das heißt, dass jetzt für sie dann auch irgendwie auszahlt oder dass sie jetzt nicht, ich meine, die Banken meckern jetzt schon, weil die Sparer hier solidarisch herangezogen werden, sagt der Chef vom Sparkassen- und Giroverband und so Sachen. Die Unternehmer, die lassen sich das auch nicht gerne aufbürden, dann sehen sie sich auch wieder als Opfer in der Eurokrise, dass sie da solidarisch herangezogen werden, ob man jetzt die Gewerbesteuer so erhöht oder auch sonst wie, oder Lohnpolitik ist auch ja indirekt. Also ganz zu schweigen davon, dass ich nicht sehe, wie man es durchsetzen kann, aber um sowas, dass die sich dann auch wieder als schwarzen Miesepeter dann zugeschoben dann sehen. Also das würde mich mal interessieren, wie man da, erstmal was Flassbeck, was würdest du das sagen, wie man das durchsetzt? Weil da ist dann aus meiner Sicht eine währungspolitische Sache dann auch nötig und eben, dass man auch das Ausland dann mit einbezieht, was ich glaube Flassbeck und auch du hier jetzt ziemlich dann nicht so auf der Mattscheibe haben, das Ausland. Okay, ja. Ganz kurz bevor Schulem, der hat sich auch, ich weiß nicht, wer noch davor war, also irgendjemand hat die Übersicht hier, aber ich will nur ganz kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Stefan. Also, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Politik die Möglichkeit hat, durch die Mindestlöhne, was wir ja auch als Piraten fordern, dort massiv Einfluss zu nehmen. Die Unternehmen, wie die darauf reagieren, ja, da bin ich der Meinung, die sind nicht dumm. Also die wissen ganz genau, dass die natürlich ihre Gewinne nur erwirtschaften durch die Menschen, die für sie arbeiten. Also irgendein Vorstandsvorsitzender kann alleine eine Firma nicht leiten. Er braucht Mitarbeiter. Und der weiß auch ganz genau, im Moment ist es so, er kann alle anderen niederkonkurrieren, also kann er kurzfristig Gewinne erwirtschaften, kriegt seine 20 Millionen Abfindung, wenn dann irgendwann mal seinen Vorstandsposten abgeben muss, und dann ist es für ihn persönlich gut. Aber es geht ja nicht um diesen einen Posten da oben in einer Firma, sondern es geht um die große Gemeinsamkeit der Arbeitnehmer in Deutschland. Und ich bin ja selbstständig, also ich bin ja noch nicht mal von diesem ganzen Thema betroffen, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir sagen, Mindestlöhne müssen eingeführt werden und die müssen auch regelmäßig erhöht werden, geht es allen in der Gemeinschaft besser. Wahrscheinlich wird es der eine oder andere Vorstandsvorsitzende nicht mehr so gut haben, der wird dann keine 20 Millionen mehr bekommen, sondern nur noch 2 Millionen. Damit kann er aber auch gut leben. Dafür geht es aber der Masse besser und dementsprechend auch der Gesamtwirtschaft besser, weil die Menschen mehr Geld haben, was sie in diesem Land ausgeben können. Ich kann es mir nicht leisten, den neuesten 3D, und ich verdiene nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Ich kann es mir nicht leisten, den neuesten 3D-Fernseher zu kaufen. Woran liegt es? Weil meine Kunden nicht genug Geld haben, um bei mir einzukaufen. Und das zieht sich durch die gesamte Volkswirtschaft durch. Und das muss geändert werden. Und das ist das Problem, was wir durch die rot-grüne Politik Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts geschafft haben. Diese Agenda 2010, dieses Hartz-IV-Gesetz, Steuererleichterung für Unternehmen, also das ist ja eine Katastrophe. Im Moment haben wir Unternehmen zahlen ja so viel Steuern, wie gerade die Tabaksteuer einbringt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Absenkung des Spitzensteuersatzes von damals, ich glaube 52% auf jetzt 42% oder von etwas über 50 auf jeden Fall auf 42%, das sind alles Punkte, die in dieses Ding mit reinspielen. Aber das ist noch nicht mal das, worauf ich abziele. Mir geht es erstmal nur um die Löhne. Und die Unternehmen haben das Geld. Die wissen noch gar nicht, wohin mit der Kohle. Du musst dir mal die Statistiken angucken, was die für Gewinne erwirtschaftet haben die letzten 20 Jahre. Die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Und die Gewerkschaften stehen da und sagen, naja, ja, okay, 2% Inflation, machen wir mal wir fordern mal 5 und sind mit 1,5 zufrieden anschließend. Und die Menschen stehen dann und sagen, oh toll, ja, gerade eben um die Inflationsrate, hilft uns zwar nicht viel weiter, aber unsere Firma ist gesund. Das ist ja toll. Und die kann exportieren. Super. Und in Spanien stehen die Leute da und sagen, wir müssen ja entlassen. Und das ist eine Geschichte, die geht nicht. Und da können wir gegensteuern. Und das hat nichts mit nationalen oder mir wurde ja mal vorgeworfen, dass ich rassistisch argumentiere. Also das konnte ich ja überhaupt nicht begreifen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit Europa zu tun. Es hat was mit dem gesamten Wohlempfinden in Europa zu tun und auch mit politischen Situationen. Denn was gerade in Südeuropa passiert, wie dort gegen uns argumentiert wird, wer das nicht versteht, wie dort rassistische Ressentiments geschürt werden, wie dort kleine Gruppen plötzlich große Parteien werden und gewählt werden und das ganze europäische Ziel, was mal verfolgt wurde, durch unter anderem unsere Politik konterkariert wird, das ist eine Geschichte, damit kann ich nicht leben und das bekämpfe ich bis aufs Blut. Ja, da wollte ich jetzt zu Wort melden. Stefan, du hattest dich eben gerade zu Wort gemeldet. Ja, okay, ich habe mich jetzt auch zu Wort gemeldet. Also ich habe das so ein bisschen jetzt im Chat verfolgt, was auch Exile 89 da auch gechattet hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Man muss auch, glaube ich, wirklich den Radar vergrößern, um hier dieses Problem zu lösen. Ich möchte noch zur Schulin sagen, ja, Planwirtschaft. Wir leben in einer Welt von Planwirtschaft. Das wird sich auch nicht ändern. Auch die gerade die Liberalisten, die oder Neoliberalisten, die quasi dem Staat immer vorwerfen, dass der Staat zu planerisch vorgeht und so weiter, das macht der Staat ja eben leider nicht. Der hält sich ja nicht mehr an die Gesetze und so weiter. Ja, und die Neoliberalisten, die kalkulieren sehr scharf in ihren Unternehmen und dann sagen die sich, oh, wenn die Löhne hochgehen, dann muss ich aber jetzt auch mein eigenes Salär mal ein bisschen nach oben ziehen und so weiter. Und dann laufen auch da wieder die Preise davon. Das zum einen, außerdem muss man natürlich die Frage stellen, darf dann in dieser Flassbeck-Welt dann auch noch gespart werden und wie viel Prozent darf dann der Sparer dann bekommen? Also ich könnte mir durchaus eine Welt vorstellen, ohne Zinserträge und so weiter, wo man sagt, okay, der Sparer, der soll keine Zinsen dafür bekommen, aber er sollte doch weiter sparen dürfen. Aber alles bitteschön sollte irgendwo seine Grenzen haben. Insofern müssen wir eigentlich uns in den Augen schauen, wenn diese Welt noch einigermaßen zu retten ist, auch die Produkte, die wir produzieren, und viele sind dabei auch Schwachsinnsprodukte, die wir auf dieser Welt gar nicht brauchen, die ganze Rüstungsindustrie und so weiter, ja, da profitiert zum Beispiel Amerika doppelt und dreifach davon, die bräuchten wir so nicht, wenn man eben halt in friedliche Produkte investieren würde und auch vielleicht auch Produkte auch den Ländern geben würde, die momentan überhaupt nichts davon haben, also Essen, Ernährung und so weiter, zum Beispiel nach Afrika zu exportieren und so weiter. Aber wenn wir das eben nicht tun, dann bleibt nur eine gewisse Elite übrig, die sich gewisse Dinge leisten können und das war es dann. Und das müssen wir eben auch in den Griff bekommen, wie diese Verteilung mit den Geldmengen und die Geldmenge, da orientiert sich meiner Meinung nach auch die Inflation nach und so weiter, auch den Finanzprodukten. Je mehr es davon gibt, desto schwieriger wird die Sache auch zu lösen sein. Dann muss man da auch Begrenzungen einführen. Das ist meine Rede jetzt. Hat jemand einen Überblick hier mit der Wortmeldung? Eher wenig. Okay, dann hat Schulin noch mal was gesagt? Ja, Schulin wartet. Genau, das ist richtig. Den habe ich erwähnt. Gut, bin ich dran? Ja. Mal. Bitte? Bin ich dran? Ja. Hört ihr mich? Okay. Gut, ich versuche es, auf die paar Punkte, also auf den Flassbeck. Im Prinzip, wer garantiert uns, dass wenn wir die Preise anheben und darauf läuft, Flassbeck läuft auf Inflationstaktik, eine Inflation, die eine deutsche Inflation hinaus. Wer garantiert uns, dass die Südstaaten nicht die Gelegenheit nutzen und wieder draufhauen? Das Problem ist entstand relativ einfach. Dadurch, dass die Zinsen konvergiert sind und die Staaten, Unternehmen alle Geld ohne Ende zu den gleichen Zinssätzen bekommen haben wie Deutschland, konnte jede Interessengruppe, sie machtvoll genug war, ihre Spielchen durchsetzen. Das bedeutet, die Griechen konnten unproduktive Stellen schaffen, die Italiener, was weiß ich, die Spanier konnten unproduktiven Bau machen und so weiter. Keiner hat verstanden, dass der Euro eigentlich eine gemeinsame Währung wahnsinnig Restriktionen aufbürdet auf die Lohnfindung, auf die Fiskalpolitik. Und jetzt ist es, hat's denen gedämmert, und der Draghi mit seinem Satz, "And believe me, it would be enough", hat es wieder schwächer gemacht. So, jetzt zum Mindestlohn. Ich glaube, dass wir Piraten immer mit diesem makroökonomischen, wir werden nichts erreichen, außer dass die Leute am Ende arbeitslos werden und die Preise steigen. Wir müssen unsere Denke auf was anderes hinbringen. Wir müssen Gewerkschaften mit wesentlich mehr Macht ausstatten, aber auch mit wesentlich mehr Verantwortung. Das bedeutet, Rudi, du hast lang genug geredet, lass mich auch mal. Das bedeutet, dass zum Beispiel ins Leere gesprochen den Flächentarifvertrag gesetzlich verbindlich machen. Wenn die aussteigen, sollen die alle aussteigen. Wenn eine Firma sich findet, dann gilt das als Beispiel. Andererseits, ja, wenn durch Mindestlöhne und Verflachung der Lohnstruktur einfache Tätigkeit ins Ausland auswandert, sollen sich die Gewerkschaften von ihren überhöhten Arbeitslosenbeiträgen dazu sorgen, dass diese Leute, die denn arbeitslos werden, kompensiert werden. Warum nicht 20 Euro Mindestlohn? Warum nicht 30? Man kann doch großzügig sein ohne Ende, wenn man die Verantwortung nicht hat, was die Folgen sind. Ich glaube, unsere Diskussionen, die sich die ganze Zeit im Makro- und im Flassbeck-Universum sich bewegen, uns daran hindern, dass wir in die Tiefe, in die Argumente gehen. Und Flassbeck, ein letztes Wort zu Flassbeck, ja. Flassbeck-Argumentation ist die typische Storchen-Geboten-Rate-Korrelation. Die Storchen gehen zurück, die Anzahl der Storche geht zurück und die Anzahl der Geboten geht zurück. Also werden wir die Storchzahl durch entsprechende Sumpfgebiete erhöhen und unsere Gebotenzahlen und unser demografisches Problem wird sich lösen. Okay, also 3 Minuten. Rudi, ich habe dich unterboten. Ich habe genau gestoppt. Also kurzer Einwand, es gibt kein demografisches Problem. Aber wer hat das Wort jetzt? Was? Natürlich. Ah! Wer hat das Wort? Okay, wer hat das Wort? Ja, wer es nimmt. Also Rudi, komm, mach mal 2 Minuten. Ja, ich sehe kein demografisches Problem. Also zunächst einmal das, was vor gut 10, 15 Jahren angebracht wurde, um unser Rentensystem umzubauen. Statistiken, die aufgeführt wurden mit Zahlen, wo dann für das Ergebnis immer die schlechtesten Zahlen zugrunde gelegt wurden, nicht die durchschnittlichen, sondern nur die schlechtesten Zahlen, kamen zum Ergebnis, dass wir halt extrem viele Alte haben und wenig Junge. Und diese wenig Jungen später dann im Jahr 2050 natürlich nicht mehr die Renten der Alten bezahlen können. Wenn man denn diese Zahlen, die dort damals gemacht wurden, zugrunde legt, und wenn man dann meine Zahlen oder die von Flassbeck oder von auch von vielen anderen, die sich mit Zahlen beschäftigt haben, zugrunde legt, stellt man fest, wenn denn die Löhne entsprechend steigen, also nicht nur Inflation, sondern auch Produktivitätsrate steigen, dann ist auch eine Altersversorgung im Jahr 2050 selbst bei diesen Zahlen überhaupt kein Problem. Nur das wurde immer ausgeblendet. Es wurde immer gesagt, nein, das geht nicht, ne? Weil es wurde ja immer heutige Zahlen verglichen mit Rentnerzahlen von 2050, und das kann ja überhaupt nicht mehr bezahlt werden, und das muss dann kapitalgedeckt gemacht werden. Und es ist empirisch belegt, dass das nicht stimmt, was dort ausgerechnet wurde. Das fängt ja schon damit an, dass die Rentenversicherungsunternehmen, also die Versicherungen an den Versicherungsgesellschaften, das meiste Geld zu Anfang erstmal in Provisionen und Verwaltungskosten reinpacken, was ja in der gesetzlichen Rentenversicherung gar nicht da wäre. Also es gibt empirisch belegt ganz klare Zahlen, wenn die Löhne steigen und Und, das ist entscheidend, das paritätische Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder Unternehmer und abhängig Beschäftigten weiter in die Rentenversicherung reingeht, würden wir auch in 100 Jahren kein Problem mit der Rentenversicherung haben. Es ist aber, Moment, es ist aber wirtschaftlich und dementsprechend durch die Lobbyarbeit auch politisch gewollt, das den Menschen auszureden. Die Menschen glauben in der Zwischenzeit, es funktioniert nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Wenn man die Rentenversicherung ganz normal weiter hätte laufen lassen und auch prozentual hätte steigen lassen, bis auf 23, 24, von mir aus auch 28% oder 30%, es würde unterm Strich dem Arbeitnehmer netto nicht weniger bleiben. Im Gegenteil, in der Wirtschaftskraft, in der Kaufkraft würde ihm netto mehr bleiben. Und es würde trotzdem überhaupt kein Problem sein, die Rentner zu finanzieren. Das ist aber eine rein ideologische Geschichte. Das ist das, was, entschuldige Schule, aber das ist das, was du immer so vorbringst. Diese ideologische Sache, das muss begrenzt werden, weil es nicht geht. Aber es ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Im Gegenteil, es gibt ganz andere Expertisen. Nur ganz kurz zu dir, Rudi. Das war nur ein Beispiel, wie der Flassberg mit Statistiken umgeht. Das ist in der Statistik, wenn einer Statistik an der Uni mitmachen musste, dann ist es die Storchenkorrelation einfach ein Running Gag. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Damit habe ich null Position zur Rentenversicherung und null Position zum demografischen Wandel gezogen. Es war schön, eine gute Ausführung. Mehr nicht. Aber gut, Stefan. Danach Paul. Ja, zwei Punkte erstmal, bevor ich sie vergesse. Da, genau, in der Deflation, also schön und gut, was du sagst oder was Flassbeck sagt, aber in der Deflation, denke ich, da hilft dir das gar nichts, weil da haben wir, wenn die Wirtschaft zurückgeht, dann kannst du deswegen trotzdem immer das erwirtschaften, was erwirtschaftet werden müsste, um die Renten halt zu finanzieren und nicht draufzulegen. Und zweitens dann noch, kann ich das echt nicht mehr hören, was du ständig sagst mit der Inflation plus Lohnstückkosten müssten reingeholt werden, um die Löhne, also mit der Lohnerhöhung dann zu kompensieren. Aus meiner Sicht ist es das Preisniveau einfach. Dass die Preisniveausteigerung, die müsste kompensiert werden. Und dies, glaube ich, ich weiß nicht, nach dem irgend so ein Index oder was es da für Rating gibt, habe ich etwas 2012 von über 8% im Kopf. Und nicht nur die Inflation, was auch immer ein Durchschnittswert dann ist, plus die Lohnstückkosten, wie auch immer die sich berechnen, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber wenn das Preisniveau, wenn du das gleiche mehr Geld im Geldbeutel hast, um dein Brötchen zu kaufen, was teurer wird, dann ist es aus meiner Sicht dann wieder ausgeglichen und nicht, das sind, finde ich, verwirrt dann mehr oder ist ziemlich ungenauer und so ein empirisches, wie soll man sagen, so ein, fällt mir jetzt das Wort nicht ein, also. Lass mal zu Paul überleiten und ich würde auch auf den Chatbeitrag vom Andreas hinweisen, der im Channel ist. Also meine Denke ist im Prinzip sehr einfach. Wie viele Menschen haben wir auf dieser Welt, ja? Und zum anderen eben, welche Produkte haben wir? So. Und wie das alles miteinander verknüpft werden kann, eben halt auch durch die Geldmengen, die wir da zur Verfügung haben, das ist das Dreieck, was zu lösen gilt, aus meiner Sicht. So. Aber Exile, du hattest ja eben auch gerade gesagt, vielleicht ja auch mal eine andere Denkweise da reinzubringen. Genau. Und da ist ja das, was ja jetzt auch heute in den Schlagzeilen war, auch im ZDF und so weiter, wo ja Prism auch mit verbunden wurde mit der Freihandelszone. Und da meine Frage an Rudi, wie willst du das denn mit deinem System auch Flassbeck und so weiter vermeiden oder auch vielleicht sagst du auch, ja, wir bejahen, dass es Freihandelszone im amerikanischen Sinne gibt oder spielt die für dich so keine Rolle? Ja, zwei Sachen. Auf dich komme ich gleich zurück. Paul, ich möchte erstmal auf Andreas antworten, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, am anderen Ende, wenn der deutsche Maschinenbau weniger wettbewerbsfähig wird, haben die Südländer gar nichts davon, allenfalls die japanischen oder chinesischen Mitbewerber. Letztlich brauchen die Südländer Ideen für differenzierende Produkte. Ja, und das ist genau falsch. Fakt ist, unsere Wirtschaft im Vergleich zu unseren Europartnern ist sehr restriktiv. Also wir verkaufen unsere Produkte extrem günstig gegenüber unseren europäischen Partnern, weil die auch nicht antworten können darauf. Also die sagen, okay, das ist ein billiges Produkt, das kostet, das deutsche Produkt kostet 100 Euro, das vergleichbare spanische Produkt kostet 150 Euro, wir kaufen natürlich das deutsche Produkt. Was jetzt aber im Normalfall passieren würde, wenn es diese Währungsunion nicht geben würde, wir mit unseren niedrigen Löhnen hier agieren, wäre, dass zum Beispiel Japan, China, Amerika und so weiter die deutsche Währung aufwerten würde. Das heißt, dass es im Verhältnis zu deren eigenen Währung das gleiche kosten würde wie vorher. Das geht aber im Moment nicht. Im Moment verhält sich China, Japan, USA gegenüber Europa der gesamteuropäischen Politik gegenüber. Und die können nicht die europäische Währung aufwerten. Das ist der Vorteil, den Deutschland im Moment hat. Wenn es eine nationale Währung geben würde, wenn wir nicht mehr den Euro hätten, wenn es nur die D-Mark geben würde, dann würde unsere Exportwirtschaft zusammenbrechen. Die würde innerhalb von einem Jahr, würde die so in den Keller gehen, da können wir überhaupt nichts gegen machen. Wir hätten 10 Millionen mehr. Ja, doch, Steuerpolitik. Lass mich doch zu Ende reden. Wir haben 5 oder 10 Millionen mehr Arbeitslose, weil einfach diese Exportwirtschaft nicht mehr gegenüber dem Rest der Welt wettbewerbsfähig wäre. Der Vorteil, den wir im Moment haben, ist, dass wir aufgrund dieser Währungsunion innerhalb der Währungsunion zwar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und so weiter haben, dem Rest der Welt aber plus minus null sind, weil die nichts gegen uns machen können. Weil wenn die unsere Währung aufwerten würden, würden sie auch gleichzeitig die Währung von Griechenland und Italien und Spanien aufwerten. Und deswegen können sie es nicht tun. Es wird minimal versucht. Also wir haben es in der letzten Woche ja gesehen, dass ein bisschen die Währung hochgegangen ist. Aber das hilft nicht. Und das ist genau das Ding, worum es geht. Wir müssen erstmal versuchen, innerhalb der Währungsunion ausgeglichene Handelsbilanzdefizite zu haben, und dann wird der Rest der Welt, egal ob es China, USA oder sonst eben was ist, sagen, okay, jetzt ist es ausgeglichen, jetzt werten wir den Euro ein bisschen auf gegenüber unserer Währung, weil das wird dann ja gleichmäßig verteilt in der Welt. Und das wird nicht verstanden. Und das ist genau das, was Andreas gerade gesagt hat. Du willst eine Trendwende willst du herbeiführen mit der Lohnpolitik. Na klar, ja logisch. Ja, das ist doch der Punkt. Und es geht ja nicht nur um die südeuropäischen Länder oder die Ausländer. Es geht um die deutschen Arbeitnehmer. Habt ihr das noch nicht begriffen? Also hier wird massive Lohndumping betrieben. Also wir haben ja vor ein paar Wochen den Bericht im Fernsehen gesehen, was im Mercedes-Werk passiert, dass dort Leute angestellt werden für 6,50 Euro die Stunde oder 8 Euro noch irgendwas. Und ein Drittel von dem verdienen, was Festangestellte verdienen. Mit dem Ziel, das Produkt, was nachher rausgeht, nach China zu vertreiben. Und hier in Deutschland haben die Leute keinen Lohn, um hier intern sich vielleicht mal ein Auto kaufen zu können, vielleicht sogar von Mercedes kaufen zu können. Das wäre ja mal was. Wenn die Mercedes-Mitarbeiter ein Mercedes-Auto fahren würden. Das, ne? Ich erinnere mal an die Geschichte von Henry Ford, der gesagt hat, Autos kaufen keine Autos. Da muss man mal drüber nachdenken. Und genau das passiert in Deutschland im Moment. Wir konkurrieren alles, gerade in Europa. Natürlich im Ausland, weil dann die Währung dementsprechend abgewertet werden kann. Aber in Europa konkurrieren wir alles nieder. Und mit dem Ergebnis, dass die Menschen im europäischen Ausland nicht mehr das Geld haben, um unsere Produkte zu kaufen. Wie stehen wir denn da? Also wir produzieren was, geben denen vorher Kredit, die kaufen dann unsere Produkte und dann dauert das nur 5-6 Jahre und jetzt kommen wir irgendwann in den Bereich, wo wir sagen, ja, aber ihr könnt eure Kredite nicht mehr zurückbezahlen, was machen wir denn jetzt? Naja, wir geben euch dann halt mal die Mercedes und BMWs und VWs und so und dann schauen wir, ach, da gibt's ja ein ESM, damit können wir das ja ein bisschen ausgleichen und die Führungsposition in den Werken BMW, VW, Mercedes und so weiter, die machen die Kohle, aber die Mitarbeiter am Band, die stehen irgendwann da und kriegen nichts. Sie kriegen gar nichts. Ja, Rudi, und das ist genau der Punkt, worum es mir geht. Ausführungen. Ich glaube, das ist bei den meisten verstanden worden, worum es dir geht. Ich finde halt, für die Trendwende müsste man irgendwie eine andere Steuerpolitik dann auch fahren. Das ist doch ein anderer Punkt. Ja, da bin ich doch voll bei dir. Es geht doch erstmal um die Lohnpolitik. Wir haben ja noch schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr heute noch die beiden anderen Punkte. Aber es geht natürlich auch um die Steuerpolitik. Natürlich geht es mir darum, dass wir zusätzlich die hohen Vermögen besteuern, um halt den Menschen, die wenig Geld haben, also davon gibt es ja wirklich massiv in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, lass mich kurz erinnern, massiv in Deutschland, dass wir da ein bisschen umverteilen von den Vermögenden hin zu den, die wenig haben. Das ist ja ein zweiter Punkt. Also wir reden die ganze Zeit nur um Punkt 1 von dem, wovon ich spreche. Aber es gibt ja noch weitere Punkte. Es gibt die Umverteilung runter von den Vermögenden hin zur Masse, ohne dass es den Vermögenden schadet, weil die stört das überhaupt nicht, wenn die 10% mehr von ihren, was weiß ich, wie viele Millionen abgeben müssen. Und dann gibt's noch den dritten Punkt, die Staatsfinanzierung, dass das nicht mehr sein muss, dass wir das über Banken laufen lassen, sondern dass wir das eventuell über die EZB und vor allen Dingen zinslos laufen lassen. Das ist aber, wie gesagt, kommen wir heute wahrscheinlich nicht mehr zu. Ich denke, das trifft ja schon die Politik, so linke Politik, wo in die Richtung zielt, trifft ja schon seit Jahrzehnten dann irgendwo Bretter so gegen, wie sagt man, also ist so gegen kriegt, verdammt. Ich hab nichts gegen linke Politik. So eine Counterbelle dann und es kommt nicht weiter, die Politik. Also ich bin ja auch dahinter, aber so einen Schritt weiter, wenn man irgendwie schaffen würde. Einerseits sehe ich das da beim Axel Grimm sein Konzept mit der Währungspolitik, dass man da grundsätzlich die Geldpolitik reformiert und andererseits finde ich steuerpolitisch die Gewerbe im Moment Gewerbesteuer, wieso kann die eigentlich nicht auch progressiv vorangehen, dass man auch sagt, so mittelständische Unternehmen, 50 oder 101 Arbeitnehmer, die versuchen wir möglichst steuerfrei zu stellen und die Großen, die packt man dann, da passen wir richtig zu oder so. Das ist ja genau mit Rot-Grün geändert worden. Das haben die ja gemacht. Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben die das ja geändert. Die haben die Unternehmensbesteuerung so runtergefahren, dass sie eigentlich gar nichts mehr besteuern. Und seitdem sind ja auch die Gewinne in den Unternehmen extrem gestiegen. Und die wissen ja, wie habe ich vorhin schon gesagt, die wissen ja gar nicht mal wohin mit der Kohle. Ja, die Gewerkschaften fordern nichts. Ja gut, okay, ja dann machen wir halt Finanzcasino, ja, und spielen da ein bisschen rum und gucken mal, was draus wird. Und das Ergebnis haben wir ja gesehen. Ja, aber noch eine Frage, die ist doch auch nicht unterschieden worden, die Lohnpolitik. Weil meine Steuerpolitik ist bei Großen und Kleinen. Gerthold aber noch gar nicht, komm. Eine Wortmeldung von Frank. Schaut ihr da nicht drauf aufs Pad oder in Mumble-Chat oder muss man es moderieren, euch zwei? Oh, drei? Ich war gerade am Rauchen. Ja, sorry, ich muss auch sagen, ich schaffe es nicht. Also ich bin ständig am Zuhören und Antworten und ich schaffe es nicht, im Pad zu gucken. Frank. Danke, Stimmbürger. Ja, ich finde, Rudi, du bist ja auch so engagiert, das ist dann schon besser, wenn das mit der Wortmeldungsliste jemand anders macht. Also so mein Fazit ist, da spricht ja auch vieles für deinen Ansatz. Mein Fazit ist allerdings, dass es ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung und das passt auch zu den Piraten, bloß glaube ich nicht, dass man halt so massive Lohnerhöhungen in der richtigen Zeit durchkriegt, dass es die Wirkung hat, die wir eigentlich brauchen. Und deshalb würde ich sagen, es ist sozusagen nicht so optimal oder dieser zweite Vorschlag mit dem Parallelwährung, den finde ich halt besser. Da lässt sich vieles leichter lösen und im Prinzip könnte man aber auch beide kombinieren. Das wäre sozusagen ein Konsens. Das wäre so mein Fazit. Ich habe nochmal zwei Fragen an dich, Rudi. Und zwar einmal das mit der Geldpolitik. Du hast ja auch auf den Lissabon-Vertrag Bezug genommen mit den 2%, dass das ja das Inflationsziel war von der EZB. Und Ich habe irgendwo gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wenn man eben eine einheitliche Geldpolitik macht, dann kann die EZB auch nur für den gesamten Euroraum diese 2% vorgeben und die kann dann nicht mehr einzelne Länder differenziert steuern, sondern das wäre dann meine Frage an dich, wenn du jetzt, du willst ja das doch anders steuern, willst du sozusagen das dann wegnehmen, diese Lohnstückkostensteuerung von der EZB-Ebene und in die Exekutiven der einzelnen Landesregierung stellen, oder wie stellst du dir das konkret vor? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, also mit einer Lohnpolitik, es geht ja eigentlich um eine koordinierte europäische Lohnpolitik, da stellt sich für mich die Frage, ob man nicht auch erstmal politisch propagieren müsste, dass es europäische Gewerkschaften gibt, die eben für ganz Europa zuständig sind, damit das auch da richtig organisiert wird. Und das wäre meine Frage, wie du dazu stehst. Okay, zum ersten Punkt. Es gab bei dem Vertrag der Europäischen Vereinigung nicht den, wie soll ich sagen, also das Ziel, dass die EZB die 2% Inflation macht, sondern die sollte es nur überwachen. Das Ziel war von den Ländern der Europäischen Union. Die haben gemeinsam gesagt, wir wollen 2% Inflation und die EZB sollte es nur überwachen. Daran haben sich aber leider einige Länder nicht gehalten. Die einen darunter, die anderen darüber. Das ist ein Problem gewesen. Das wurde vorher nicht gesehen. Das kann man beheben. Das zweite, wiederholst du nochmal? Das zweite war, ob du den Bedarf siehst für eine europäische, europaweite Gewerkschaft. Ja, genau, europaweite Gewerkschaft. Ich würde es erstmal sehr gut finden, wenn wir eine deutsche Gewerkschaft hätten, eine deutschlandweite Gewerkschaft, die sich auf dieses Ziel wieder verpflichtet fühlt und das dann in Absprache mit den anderen europäischen Gewerkschaften, die natürlich im Moment extrem unter Druck sind, sich zusammensetzt und sagt, okay, ihr habt einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht, wie beheben wir das? Meiner oder Flassbecks Vorschlag ist eben, das zu beheben, indem man sich dann mal an dem Ziel, was mal festgelegt wurde, mal wieder festhält. Dann könnte man das bestimmt lösen. Also ich denke, wenn man sich an einen Tisch setzt und mit offenen Karten spielt, dann wäre das auch unproblematisch lösbar. Stefan? Wenn du die Unternehmen, also denen ja was aufbürden willst mit der Lohnpolitik. Nein, du hast das nicht verstanden. Ich will denen nichts aufbürden. Ich möchte ganz gerne, dass die was zurückgeben von dem, was sie sich die letzten 15 Jahre von uns genommen haben. Und genau darum geht's. Ja, genau da muss man unterscheiden, weil nicht jeder hat sich die letzten 15 Jahre da bereichert. Das sind große Unternehmen, vielleicht die Top, ich weiß jetzt, 100.000, wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland? Vielleicht 5.000 Unternehmen oder sowas. Nimm doch mal ein Beispiel, wer nicht. Wer nicht, die kleine, die Friseure halt, vielleicht Friseurläden oder so, glaube ich nicht, dass die sich viel genommen haben. Und dass man da den Mittelstand versucht. Aber das Unternehmen im Friseurladen hat sich das doch genommen, weil es eben nicht die Löhne ausbezahlt hat, die eigentlich hätten sein müssen. Also wir reden über Unternehmen, nicht über die Arbeitnehmer. Aber die haben das nicht querfinanzieren können irgendwo. Die haben sich ihren Unterhalt, ihren Lebensunterhalt, wie du vielleicht auch, damit verdient, weil sie irgendwas von irgendwas leben müssen. Aber ich glaube, im Gegensatz zu den großen Unternehmen, supranationalen, also Autobauern oder sonst was, oder Chemie und Elektronikfirmen da, IBM und so weiter, haben die sich das, glaube ich, nicht querfinanziert durch Export, durch riesige Exporte ins Ausland oder so. Weil ja, Friseure doch, haben ihre genau. Leistung vor Ort gebracht und mussten davon leben. Und ich glaube nicht, dass die da mit der jetzigen Besteuerung, dass sie sich da dumm und dämlich dran verdient haben, mit kleinen Unternehmen mit 10, 20 Leuten oder so. Ja, also deswegen wollte ich sagen, dass man progressive Gewerbesteuer oder so, wir haben auch eine progressive eine Lohn- und Einkommenssteuer. Das okay, da, vielleicht auch in da, bin ich, da bin ich ja bei dir. Aber deine Analyse widerspreche ich sofort. Die Unternehmen haben die letzten 20 Jahre so hohe Gewinne erwirtschaftet, und sie nicht an die Arbeitnehmer weitergeleitet, dass sie gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht mehr wissen, wohin damit. Aber ich gebe dir recht, hätten sie es denn getan, hätten sie denn diese Gewinne ein bisschen wenigstens, also nicht alles, aber ein bisschen an die Arbeitnehmer weitergeleitet, dann hätten auch die Arbeitnehmer das Geld gehabt, um sich zum Beispiel in unserem Land und es ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mir wurde ja schon mal vorgeworfen, dass ich dann rassistisch argumentiere, aber es geht darum, dass wir in Deutschland Löhne so niedrig haben, dass die anderen Länder Wettbewerbsverluste haben. Und das muss aufgelöst werden. Es hilft nicht, dass die anderen Länder in den Löhnen runterkommen. Wir müssen hoch. Die können nicht weiter runter. Wie soll das denn gehen? Also wenn ich mir das in Spanien angucke, 30% sind die Lohnstückkosten gefallen und die Arbeitslosigkeit ist um 40% gestiegen. Was soll denn da passieren in Zukunft? Also es muss von unserer Seite was kommen. Und dann haben wir eine Chance, gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern was aufzubauen, zu sagen, okay, jetzt geht's uns allen wieder gut. Wir haben das ausgeglichen, was wir damals gemacht haben. Also die Unternehmen haben ein bisschen verloren. Dafür haben halt die Menschen was dazu gewonnen. Sie können mehr kaufen. Und dann können wir uns auch um den Rest der Welt, um China und Europa und USA und so weiter kümmern. Aber wir müssen uns erstmal um das Problem kümmern. Wenn wir das nicht machen, dann bricht das ganze System so zusammen und ich möchte nicht wissen, was dann hier bei uns passiert. Also die Arbeitslosigkeit, die wir exportiert haben, die letzten 15, 20 Jahre, die wird innerhalb von einem Jahr so über uns hineinbrechen und ich habe Angst um die Demokratie. Darum geht es mir eigentlich. Also in erster Linie, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch die Angst um die Demokratie. Wir sehen das, was in Südeuropa passiert im Moment. Und wenn das in Deutschland durchschlägt, wir haben es ja zufällig in Frankfurt mitbekommen, bei der Blockupy-Bewegung, wie dort Hessen meinte, sie müsste da mal kurz so eine Demonstration auflösen. Also wenn das, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und mir geht es dann auch nicht um mich persönlich, sondern um meine Kinder. Ne? Die sind 8 und 12. Also, ich kann kotzen, wenn ich mit darüber nachdenke. Luft holen. Ja, sorry. Also, ich habe mir jetzt... Ich bin sehr emotional. Ich habe jetzt... Kann ich kurz zum Rudi was sagen? Ganz kurz, dann ich. Soll ich sagen? Ja. Okay, Rudi, gerade Spanien ist doch das gute Beispiel. Du guckst immer, du hast in deinem ganzen Denken, genau wie der Flassbeck, keine Strukturen. Spanien hat ein Riesenproblem, weil sein total überdimensionierte Bauwirtschaft, die aufgebaut... Das stimmt nicht. Doch, und was sollen... Nein. Moment, Rudi, lass mich... Rudi, du kannst nicht behaupten, dass ich dir ins Wort gefallen bin, die ganze Zeit. Also bitte lass mich ausreden. Ja? Was sollen die uns verkaufen? Sollen die mit Mercedes konkurrieren? Konkurrieren sie mit SAP? Mit was konkurrieren sie uns? Mit unserer Lasertechnik? Konkurrieren sie mit unserer Weltraumtechnologie für die Optik? Konkurrieren sie mit unserem Weltmeister in dem Bereich zum Beispiel der Korkanlagen, also der bei den Maschinen da? Da sind doch lauter spezialisierte Sachen da, wo du rüber diskutieren kannst, ob die an den Arbeitnehmer mehr abgeben sollen oder nicht. Es wird Spanien gar nichts nützen. Was du jetzt über der Flassbeck im Grunde genommen sagen, ist nichts anderes, den Inflationszug einen Gang mehr machen. Ja. Mehr nicht. Ich bin jetzt gleich fertig. Ich habe versprochen, kurz, und es ist auch kurz. Also fertig. Das kann ich dir beantworten. Spanien verkauft uns mediterrane Produkte, wie zum Beispiel Urlaub und so weiter. Das können sie, aber mit Mercedes konkurrieren können sie nicht. Ich habe jetzt das Pad gelesen. Da stehen jetzt drei Themen drin. Meiner Meinung nach sind diese drei Themen nicht konkurrierend. Einmal steht drin Löhne rauf. Das bedeutet, das wäre Rudis Teil. Der zweite Teil Parallelwährungen wäre Frank. Da würde ich mir das jetzt einfach so wünschen. jeder, der in der Richtung jetzt unterwegs ist, erarbeitet einen Text mit diesen Leuten, die meinen, das wäre ein wichtiger Punkt, weil über diesen zwei Punkten steht ja irgendwas Vorgehensweise fürs Europawahlprogramm. Dass man das nächste Mal dann diese Texte besprechen kann und nicht gegeneinander redet, wenn jetzt jemand meint, ja, Löhne rauf, das wäre jetzt nicht so richtig. So werden beide Gruppen lahmgelegt und wir haben nichts sozusagen für das Wahlprogramm. Gibt es denn jemand für den dritten Punkt, die Staatsfinanzierung? Ja, ich möchte noch mal was zu sagen. Bertolt, du bist ja später dazugekommen. Wir haben das bewusst so gemacht, dass wir die Einzelpunkte diskutieren, um hier einfach um hier weiterzukommen, und das Arbeiten am Text haben wir quasi zurückgestellt. Also das ist, da bist du jetzt ein bisschen zu früh, würde ich fast sagen. Ich weiß, was du meinst, dass ich da zu früh bin. Ich bin da etwas immer schneller unterwegs, aber wenn ich die zwei Gruppen jetzt so zugehört habe, diese zwei Stunden, reibt ihr da euch etwas auf, ohne dass ihr einen Text habt, oder wie soll ich sagen, mit Quellen oder so, dass es der eine oder der andere mal nachlesen kann, würde ich jetzt konstruktiver finden. Und die Frage, ich habe jetzt niemanden gehört in diesen zwei Stunden mit der Staatsfinanzierung, wem wäre der Punkt wichtig? Also, das kommt noch. Da bin ich ja auch wieder der Erste, der was dazu sagt. Ich würde es schon mal ganz gut finden, wenn man einfach ein Meinungsbild zu dem Punkt, den haben wir ja gerade anderthalb Stunden durchdiskutiert, einfach mal einbringt, sagt, okay, Löhne in Deutschland hoch, ist sinnvoll, ja oder nein? Und dann wäre das für mich persönlich der Part in dem Tagesordnung in der Tagesordnung abgeschlossen. Der nächste Punkt wäre dann die Geschichte mit den Parallelwährungen. Darüber kann man auch noch diskutieren. Und das dritte wäre dann das mit der Staatsfinanzierung. Da wäre ich auf jeden Fall wieder derjenige, der was dazu sagen möchte. Also ich finde es ja toll, dass so viele heute da sind und auch so lange mithalten und kaum was sagen, mit wenigen Ausnahmen. Aber ich würde es schön finden, wenn wenigstens so Meinungsbilder ein bisschen kommen. Also wenn die sagen, ja, ich habe zugehört, ich fand das von Rudi interessant, ich fand das von Schulem interessant, ich fand das von dem Paul interessant, und mein Meinungsbild ist halt in die Richtung. Ja? Löhne hoch in Deutschland oder runter oder gleich bleiben. Das wäre schon mal eine tolle Geschichte. Das würde mir auch helfen für meine weiteren Argumentationen innerhalb der Partei. Ihr habt gemerkt, dass ich da sehr engagiert bin und ich möchte da was bewegen. Da hätte ich gleich mal eine Frage. Frank, ja, dann Piratos. Frank sagt auch relativ wenig. Ja, ich kann dir soweit zustimmen, Rudi. Ich finde es auch gut mit dem Meinungsbild, das kann man ruhig mal machen. Ich habe eigentlich sonst nichts. Ich hatte nur noch gesehen, Exile, wolltest du was sagen? Da steht Reh und dann Piratos. Genau, weil ich telefonmäßig kurz mal weg war. Aber Piratos ist dran. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen. Rudi, wenn ich irgendeine Idee höre, die ich toll finde, ist das Erste, was ich mache, mir die Kritiker durchzulesen. Hast du das jetzt in Bezug auf Flassbeck schon gemacht? Was sind so die Hauptkritikpunkte an Flassbeck? Ja, ich habe das natürlich gemacht. Dass die Hauptkritikpunkte laufen ja über die Mainstream-Medien. Und die habe ich mir dann auch dementsprechend durchgelesen, angehört und fand dann immer die Gegenargumentation von Flassbeck und nicht nur von Flassbeck. Also ich habe heute, da wollte ich ja auch den Paul fragen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ja mal zwei Bücher angeboten, die man sich kaufen sollte. Unter anderem war das eine Buch Mythen des Sparens. Ich weiß nicht, ob du das gekauft hast, aber ich habe es heute gelesen und es war genau das, worüber ich halt die letzten Monate nachgedacht habe und im Prinzip auch das, was der Flassbeck gesagt hat. Und das sind Wissenschaftler, die sich seit Monaten mit dieser Thematik beschäftigen. Also natürlich habe ich mich auch mit Gegenargumentationen beschäftigt, aber ich habe nichts gefunden, was mich davon abbringt, von meiner jetzigen Meinung. Okay, es wäre halt nur wichtig, wenn wir die Argumente hören würden, weil dann können wir uns selbst ein Bild machen und müssen da jetzt sozusagen auch nicht auf deine Meinung vertrauen. Ja, klar. Es ist ja auch nicht meine Meinung. Also es ist ja, ich gebe ja wieder, was Heiner Flassbeck, ich meine, der ist unbestritten jemand, der weiß, wovon er spricht. Und ich habe halt, oder Jens Berger, der kommt ja mit in die gleiche Geschichte mit rein von den Nachdenkseiten. Aber wenn du eine Gegenmeinung lesen willst, ja, dann schlag die Bildzeitung auf oder Spiegel Online oder Welt oder Handelsblatt und so. Aber die werden niemals in die Tiefe gehen, sondern die werden immer nur diese von unserer Frau Merkel das Prinzip der schwäbischen Hausfrau nach vorne bringen und ohne zu begreifen, worum es überhaupt geht. Und da finde ich es halt so wichtig, dass man intensiv sich mit den Menschen beschäftigt, die ganz tief in die Materie reingehen und sagen, Moment mal, also hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja schon seit Jahrhunderten die Diskussion. Und ich finde Flassbeck also wirklich sehr, sehr tief in der Materie und dazu gehören eben solche Menschen wie Jens Berger und da gibt es noch einige, die dazugehören. Aber wenn man das Gegenteil lesen will, dann muss man halt die Mainstream-Medien lesen und da muss man sich selbst die Meinung bilden. Gegen China zum Beispiel. Ich mag das heißt, ja... Also das wird gesagt, also wenn die Löhne hier steigen, dann haben wir negativ, also dann haben wir Probleme mit den Schwellenländern, die ja bessere Lohnstrukturen haben. Nein. Ich würde sagen, wir importieren die Arbeitslosigkeit nicht aus den Südländern, sondern aus China dann. Nein, beides nicht. Also Punkt. Wir haben... Meine Meinung ist, wurde nachher... Aber das ist damit gemeint. Lass mich doch kurz so auswählen. Wir haben eine extrem hohe Außenwirtschaft, also eine extrem hohe... Es wurde gerade nur danach gefragt, was die Gegenargumente sind. Nicht, ob das unsere Meinung ist. Und ich hatte meins angeführt, weil du keine genannt hattest. Okay. Ja, die kann ich, widerlegen, also, aber ist egal. Ich meine, dazu muss man natürlich sich anschauen, wie viel exportieren wir nach Europa und wie viel exportieren wir außerhalb von Europa. Das ist dann eine gute Methode, daran zu kommen, ob das eine valide Kritik ist oder nicht. Ja, genau. Aber das ist doch nur ein beschränktes Modell, ganz ehrlich gesagt. Ja, diese ganzen Märkte oder diese ganzen Absatzwege oder diese ganzen Produkte, die da sind. Es geht doch um die Vereinheitlichung der Wettbewerbsbedingungen, wenn man das mal genau sieht. Und da müssen wir mal beleuchten, wo das jetzt in Europa, sage ich mal, einen Vorteil gebracht hat, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn man das jetzt im internationalen Kontext mit Amerika sieht, wo jetzt auch eine Freihandelszone entstehen soll, da geht es um die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen. Das bedeutet, die Produktbezeichnungen und Produktregulierungen bzw. Zertifizierungen sollen vereinheitlicht werden. Und das ist ein ganz anderer Impact als einfach nur in diesem wirtschaftspolitischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Tellerrand zu sitzen. Ja, man darf nicht vergessen, Wirtschaftswissenschaftler übernehmen keine Verantwortung. Ja, nicht wie Ingenieure oder sowas, dass man sie nachher haftbar machen kann, sondern sie übernehmen keine Verantwortung. Genauso wie andere Wissenschaftler. Victor, deine Meinung in allen Ehren, aber wir sind natürlich jetzt hier, also du ziehst uns sozusagen als auf eine andere Spielfläche und nein, da wollen wir gerade gar nicht spielen. Okay. Wigbold, du hast ja hundertprozentig recht. Das Spiel findet statt zwischen Europa und den anderen Nationen, USA, Japan, China und so weiter. Dort können die Nationen was mit der Währung anfangen. Und das können wir innerhalb Europas nicht. Und darum geht es. Ja? Genau das ist der Punkt. Innerhalb Europas können die Länder, Spanien, Italien, Portugal, die können nichts abwerten, aufwerten oder sonst irgendwas. Und wenn wir das Problem gelöst haben, dann kommen plötzlich die anderen Nationen und sagen, ja, okay, jetzt habt ihr das in die Reihe bekommen, werden wir mal den Euro ein bisschen aufwerten. Und ja, das ist das, ja, worum es hier geht. Also dieses Gegenargument von was Nervi jetzt gerade gebracht hat, geht ja mehr so in den Außenhandel. Das heißt, es geht jetzt gar nicht mehr um die Südländer, sondern es geht darum, in welcher Relation spielt unser Weltmarktpreis, unser Produkte eine Rolle, um sie zu kaufen oder nicht. Und ich glaube persönlich, dass wir Technologieführer sind in vielen Bereichen, gerade in der Maschinenbau. Und ich denke, dass wir zwar nicht mit den Solarherstellern in China konkurrieren können, weil die billiger produzieren können, aber die benutzen alle unsere Maschinen, ja, um genau diese Solarzellen billig herzustellen. Und also von daher denke ich, dass dieses Argument zwar verständlich ist, wenn man sagt, okay, wir müssen auch den Außenhandel berücksichtigen und können die Preise, also im Endeffekt die Löhne hier nicht beliebig erhöhen, aber die Frage ist halt, kaufen die nicht unsere Produkte trotzdem, auch wenn sie so teuer werden im Weltmarkt? Und ist das also wirklich ein valides Argument? Ja, klar. Wie lange wollt ihr denn noch den Kreis reden drüber? Dann ist doch mal Andreas 64. Ich glaube, wir gehen gerade aus dem Kreis raus, weil wir jetzt die ganze Zeit Flassbeck weihräuchert haben und jetzt müssen wir mal ein bisschen kritisch hinterfragen, ob das wirklich valide ist. Ja, genau. Und da bin ich auch froh drüber, weil genau das sehe ich auch als Problem an. Die bisherige Wirtschaftspolitik oder Währungspolitik der anderen Länder außerhalb Europas hält sich ganz, ganz krass am Euro fest und sagt einfach, da können wir nichts tun. Denn wenn wir dort aufwerten oder abwerten, dann belasten wir natürlich nicht nur Deutschland, sondern wir belasten auch Spanien, Italien, Portugal und Griechenland. Und das hilft uns nicht. Also wir müssen erstmal versuchen, innerhalb der Währungsunion irgendwo auf einen Punkt zu kommen, und das ist eben der Flassbeck-Vorschlag. Und danach können wir über Abwehrung oder Aufwertung gegenüber USA, Japan, China oder sonst irgendwas reden. Aber im Moment können die gar nichts tun. Was sollen die da machen? Wir sind stark, also Deutschland ist stark in der Wirtschaft gegenüber USA. Und USA sagt, ja, da müssen wir den Euro abwerten. Und dann sagt der Euro, ja, Moment, das geht nicht, weil wir haben hier Spanien, wir haben hier Italien, wir haben Portugal. Ihr könnt nicht abwerten oder aufwerten. Da müsst ihr was anderes machen. Und das ist das Problem. Wir müssen erstmal innerhalb der Währungsunion, und wenn man sich mal vergegenwärtigt, was eigentlich innerhalb der Währungsunion passieren muss, die einheitliche Wirtschaftspolitik, wenn die entstanden ist, und das können wir, es gibt ja genug Beispiele, ich denke nur mal an die deutsche Wiedervereinigung, was wir da gemacht haben, da war es ja so ähnlich. Der Ostdeutschland hat auch keine Chance gehabt, wirtschaftlich mitzuhalten. Trotzdem haben wir eine gemeinsame Währung gehabt. Und das haben wir ausgeglichen. Und dann wurde aber die gesamte Währung gegenüber den anderen Ländern ab- oder aufgewertet. Und das funktioniert. Aber im Moment funktioniert das in Europa nicht. Und warum funktioniert es nicht? Weil wir dafür sorgen, dass die südeuropäischen Länder massive Austeritätsprogramme auferlegt bekommen und wir hier mit Lohndumping alles in Grund und Boden konkurrieren. Und das ist das, was geändert werden muss. Politische Forderung? Also ich frage mich immer, was dieses Lohndumping soll, ehrlich gesagt. Ja, also letztendlich hängt ja das Lohndumping, ist ja keine bewusste Steuerung, es hängt auch nicht irgendwie in der Luft rum. Und wenn es eine bewusste Steuerung ist, würde ich mich fragen, erstmal von wem, ja, dass da irgendwie gedumpt wird. Also das ist doch, also ich halte das für einen Unsinn. Letztendlich. Ja, Moment. Es ist ein Effekt. Ja, und jetzt wird sich darüber unterhalten, unter welches Thermometer man am besten das Feuerzeug hält, damit es wärmer wird. Ja, also das ist doch, also ich finde das Unsinn. Also immer auf dieser Geldebene zu argumentieren letztendlich. Ja, können wir das ganz kurz argumentieren? Also, es gab zu Beginn der Währungsunion eine Vereinbarung, dass innerhalb der Europäischen Union eine bestimmte Inflationsrate eingehalten werden wird. Bist du damit einverstanden? Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Das Problem ist, dass es immer nur das Thermometer, unter das du das Feuerzeug hältst. Ja, die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen, das ist ja genau das, was ich sage. Ja, das wird von allen Seiten gefordert. Die Frage ist das zum Beispiel in Europa möglich? Ja, es wäre. Das ist sehr vermessen, immer aus deutscher Sicht darüber nachzudenken. Ja, aber ist es wirklich de facto möglich? Ich sage nein. Es wird nicht möglich sein. Ganz im Gegenteil. Und genau, das wird auch ein Knackpunkt mit den Freihandelszonen werden. Also, solange die Menschen oder gerade gerade insbesondere solange die Menschen sich nicht freizügig bewegen können in diesen Freihandelszonen, das ist das sowieso alles nur eine Farce. Ja, diese ganze Diskussion oder auch letztendlich führt dazu, dass die Staaten sich wieder, sag ich mal, separatisieren letztendlich, und das ist meines Erachtens nach auch gut so, weil nur in kleineren Einheiten ist Staatsgewalt auch kontrollierbar, ja, durch die entsprechende Bevölkerung. Ja, je größer das Konstrukt wird, und hier wird praktisch von Europa als einem Nationalstaat gesprochen, ja, auch wenn er sich nur durch die Währung ausmacht, wo dann jetzt die sozialen Bedingungen angeglichen werden müssen. Also ich finde, da zäumt man wirklich das Pferd von der verkehrten Seite auf. Man muss mal gucken, was ist, und das kann man rechtlich ordnen oder regeln. Aber man kann doch nicht, ich will gar nicht irgendwas steuern, dass es in irgendeine politische Richtung geht. Mit welchem Recht will ich das machen? Will ich wissen, dass alles funktioniert? Das ist doch sehr anmaßend, meine ich. Okay, wenn ich deiner Argumentation folge, möchtest du ganz gerne, dass in Deutschland 50% Arbeitslosigkeit herrscht. Das ist doch Unsinn, das ist doch ein Dogma. Ja, doch, genau, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. 50% Rente herrschen, so sieht's aus, ja? Und, nein, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist doch Unsinn. Ich frage jetzt mal hier, wie viele Lohnsklaven sind denn hier in der Gruppe? Ich habe dich doch gerade ausreden lassen. Rudi, darf ich mal ganz kurz etwas sagen? Also circa 50% der in Deutschland Tätigen werden ja schon gar nicht mehr gebraucht. Ne? Das ist ja das Problem, was wir eigentlich haben. Wäre es anders, dann würden sie denen ja auch vernünftige Preise zahlen. Das ist falsch. Die Welt ist heute China, Indien, Afrika etc. Das ist das eigentliche Problem. Ich sage euch das mal nicht aus Lohnsicht, sondern aus Unternehmersicht. Ja, es geht einfach darum, dass die Preise nicht erzielt werden können innerhalb der Angleichung. Ja, aber das liegt daran, dass du nicht genug Löhne bezahlst, verdammt nochmal. Hast du es nicht verstanden? Wenn du vernünftige Löhne bezahlst, haben deine Mitarbeiter auch das Geld, Geld auszugeben, und können dann Lass mich doch mal kurz reden. Ja, dann senk doch die Löhne auf 10 Cent pro 5 Minuten. Wozu? Ja, das und kannst dann, du doch politisch gar nicht entscheiden. Dann hast du doch das erreicht, was du haben willst. Ja, dann hast du das erreicht, was du haben willst. Du hast 100% Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Ja, wenn die Politik Unternehmen haben noch ihre 5 Millionen in der Tasche und können damit dann, ja, was weiß ich, was sie damit machen, aber sie können damit nicht mehr viel erreichen. Aber das ist das, was du erreichen willst mit deiner Politik. Das ist doch falsch. Und das ist absolut falsch. Das ist empirisch belegt, dass es falsch ist. Über die letzten 500 Jahre kannst du das nachvollziehen, dass das falsch ist. Und das ist neoliberale Politik, die einfach jedes Land in die Katastrophe führt. Und wenn du das verfolgen willst, ja, bitteschön, dann geh in die CDU oder in die FDP, und das ist wahrscheinlich die bessere Partei, aber nicht in die Piraten. Weil die Piraten sind eher dafür, dass die Menschen was von ihrem Leben haben und nicht, dass sie dafür bezahlen müssen. Und das ist meine Position. Ja, aber ich finde, also es ist nicht so passend, jetzt Leuten zu empfehlen, in irgendwelche anderen Parteien zu gehen. Das hätte ich ja schon lange tun können. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass er da empfindlich wäre jetzt in dem Bereich. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, wer sie. Nee, jetzt kommt Superconductor, und ich habe in Zeile 97 ins Pad was reingeschrieben, können Sie mal schauen. Ich habe da was reingeschrieben, hat jemand gepostet, fand ich sehr gut, und Superconductor, und danach kann Piratus, wenn er fertig ist, und dann kurz Wickbold, und dann würde ich wieder drankommen. Ja, vielen Dank. Also ich bin erfreut. Ich bin ziemlich zügig dran. Ich bin ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, was für Meinungen hier zum Teil durch die Gegend geschmissen werden. Und ich hätte eine Frage an den Rudi, und zwar: mit welchem Recht sich die Piraten eigentlich in die Lohn- und in die Tarifautonomie einmischen wollen? Ja, das kann ich dir sagen, weil es um die Teilhabe geht. Das ist ein Hauptthema der Piraten. Und solange die Menschen nicht genug Lohn bekommen, um überhaupt eine Teilhabe an der an der gesamten Gesellschaft zu haben, macht das keinen Sinn. Ich kenne die Argumentation von der Teilhabe, dann würden wir jetzt darüber diskutieren, was eigentlich Teilhabe genau ist, etc. Aber meine Frage zielte eher auf die Metaebene. Ich wollte damit sagen, dir ist schon klar, was das heißt, wenn du auf einmal dir anmaßt als Partei, wie auch immer als Organisation, Lohn und Tarife bestimmen zu wollen oder festlegen zu wollen, weil darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Ja, genau. Ich weiß, worauf es hinausläuft, nämlich, dass die Massen an Geldern, die im Moment in den Unternehmen vorherrschen, verteilt werden an die Menschen, die wirklich die Leistung für die Wirtschaft erbringen. Und das haben die Unternehmer noch nicht verstanden. Die kassieren ihre, lass mich doch zu Ende reden. Die kassieren ihre 200 Millionen im Jahr und die Arbeitnehmer gehen halt mit 3 Euro die Stunde nach Hause. Und das kann es nicht sein. Und das wird auch diese Wirtschaften vernichten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also das ist eine Katastrophe, was hier im Moment passiert. Wenn ich darauf noch ganz kurz erwidern dürfte, Stimmbürger. Also erstmal war das hochgradig polemisch. Das finde ich in dem Zusammenhang nicht wirklich förderlich. Und dann läuft es ja immer wieder darauf hinaus. Wir als Piraten, als Partei sind im Besitz der Wahrheit. Nicht der Markt reguliert, nicht der Markt legt schlussendlich Preise für Arbeitsleistung fest, also Löhne quasi, sondern hat er noch nie gemacht. Entschuldigung. Wir wissen ganz genau, welcher Lohn in welchem Zusammenhang richtig ist. Also wie gesagt, der Markt hat noch nie den Preis festgelegt für die Löhne. Das gab's noch nie. Kannst du das empirisch belegen? Frag mich, ob ich für dich arbeite. Arbeitgeber haben die Preise festgelegt. Ja, komm, gib mir die Zahlen, gib mir einen Link, gib mir die Zahlen, dass empirisch belegt ist, dass der Markt die Löhne festgelegt hat. Es gibt es nicht. Das ist, kannst du nicht nachweisen. Also, es gibt ja Löhne, das heißt, sie wurden festgelegt. Der Punkt ist nur, nach welchen Kriterien sie festgelegt werden. Nach irgendwelchen Gerechtigkeitsdingern ganz bestimmt nicht. Wahrscheinlich nach dem Short-Sale-Principle. Genau, aber nicht am Markt. Ja, das ist der Punkt. Ja, schon am Markt, aber der Markt funktioniert halt nach Short-Sale-Principle und nicht nach irgendwelchen Equilibrium-Shit. Sorry, wenn ich ein Angebot für einen Job kriege oder wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann werde ich gefragt, okay, was sind Ihre Vorstellungen vom Gehalt oder ich kriege irgendwas angeboten mit einem entsprechenden Gehalt. Also wer legt denn das fest außer mir und demjenigen, der meine Arbeitsleistung nachfragt? Also jetzt komme ich nicht mehr mit. Ja, dann erzähl mir mal, wann du das letzte Mal in der Situation warst. Ich jeden Tag. Also ich sag mal, Superkontaktor, das war bestimmt 20 Jahre her, oder? Haben wir eine Wortmeldungsliste? Völliger Unsinn. Also yep. Du kannst Gröbelfix, Gröbelfix. Ein Hartz-IV-Empfänger heute, der zu einem Arbeitnehmer kommt und sagt, ja, was willst du denn haben? Der Hartz-IV-Empfänger sagt, ja, 15 Euro. Dass dann der Unternehmer sagt, ja, okay, das scheinst du wert zu sein. Nein, was passiert ist, dem wird angeboten, ja, okay, für 5 Euro kannst du den Job haben. Das ist das Problem und nichts anderes. Und das ist das europäische Problem, was wir haben und nichts anderes. Entschuldigung, ihr redet von unterschiedlichen Lohnebenen. Nichts zu tun, sondern das ist eine Hartz IV und Arbeitslosenpolitik, wovon du hier redest. So, und jetzt bin ich still. Jetzt kommt Grübelfix dran und wer wollte noch was sagen vorher, der schreibt bitte in den Chat WM rein. Ich habe jetzt in Seite 97 das nochmal etwas korrigiert. Plus 1 oder bei Ja oder bei Nein, einfach mal nur so reinschreiben, braucht man keinen Namen dazu schreiben. Ja, es wurde gerade kritisiert, dass eine Partei sich nicht in die Tarifautonomie einmischen darf. Und dazu möchte ich anmerken, dass der Gesetzgeber eben schon die Rahmenbedingungen für den Markt festlegt und dadurch natürlich zu jedem Zeitpunkt immer in die Tarifautonomie eingreift. Dass das halt nur nicht so deutlich zu sehen ist. Ja, plus eins. Ich kann die Fragestellung in Zahl 98 überhaupt nicht verstehen. Ist doch egal, wie du die Lohnstückkosten erhöhst. Nee, eben nicht. Nein, das ist ein Verständnisproblem. Wenn du die Arbeitszeit verkürzt, änderst du nicht die Lohnstückkosten. Du verteilst sie nur anders. Also hier geht es ja darum, die Lohnstückkosten zu erhöhen, also die Löhne zu erhöhen. Es bringt ja nichts, wenn du sagst, okay, ich habe ein Beispiel, denk mal was aus, 50 Euro pro Stunde auf 5 Mitarbeiter und die verteile ich anschließend dann eben auf 6 Mitarbeiter. Damit wirst du die Lohnstückkosten nicht ändern. Es geht darum, die Löhne zu erhöhen. Es geht darum, den Binnenmarkt zu stärken und die Abhängigkeit vom Export wieder zu schränken oder auch ja, aufzuheben. Ja. Gegenrede, kurze Gegenrede, Verständnisfrage. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich die Arbeit von 4 auf 6 Arbeiter verteile, werde ich die Lohnstückkosten nicht ändern. Natürlich ändere ich sich dann. Nein, du änderst den Lohn des einzelnen Arbeiters, aber die Lohnstückkosten für den Unternehmer werden sich nicht ändern. Piratos, dann Frank. Ich habe eine Verständnisfrage, also ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich, hat Deutschland noch eine Zollhoheit oder ist die an die EU abgegeben? Abgegeben? Scheiße, weil das wäre doch eine elegante Methode, sozusagen ohne die Gemeinschaftswährung auf- und abzuwerten, regional unterschiedlich zu stärken und zu schwächen. Also da gab es ja jetzt schon massive Probleme mit China und den Strafzöllen auf Solarmodule. Also ich wäre da vorsichtig, weil wir sind ja auch von China massiv abhängig. Ne? Die hauen dir sofort Gott, ich einen bin so rein. Abhängig. Im Mumble-Chat einfach WM eintragen, dann kannst du selber sehen. Jetzt ist Frank dran und dann Wischer und Wischer gleich dreimal. Ja, danke. Ich bin dran, nix kurz. Also, wir haben jetzt ja sehr ausführlich diskutiert, einige kamen später dazu, über den Flassbeck-Vorschlag. Ich würde gerne den Vorschlag von Rudi aufgreifen, einfach jetzt mal ein Meinungsbild im Pad zu machen. Die Meinungsbilder, die da jetzt stehen, die haben eigentlich mit unserer Diskussion wenig zu tun. Also, deshalb vielleicht kann man in Zeile 96 einfach nochmal ein Meinungsbild machen. Ich habe mir gerade das Pad irgendwie rausgehauen. Ich hoffe, das ist für euch noch da oder habe ich jetzt Mist gebaut? Ja, ich würde meinen Satz vorschlagen aus der Zeile 82 oder 84. Ja, sowas zum Beispiel. Dass wir das jetzt erstmal machen und die Sitzung auch beenden und dann kann man vielleicht off-topic nochmal, wer Lust hat, weiter diskutieren. Also das mit den Parallelwährungen würde ich heute nicht mehr diskutieren. Ich glaube, das ist einfach zu viel dann. Ich hätte noch eine Stunde. Frank, schreib's einfach rein und hol das Meinungsbild oder was du jetzt noch machen möchtest ein. Das ist okay. Ich habe mir das Pad gerade rausgehauen. Kann das nochmal jemand posten? Kommt. Also es geht eigentlich nur um die Frage, ist es sinnvoll, die Löhne in Deutschland zu erhöhen oder nicht? Und das sollte man als Meinungsbild eigentlich anführen. Weil die Geschichte Zeile 98 Arbeitszeitverkürzung per Gesetz mit vollem Lohnausgleich hat nichts mit der Frage zu tun. Also das wäre eine anschließende Frage, die kann man diskutieren, aber nicht mit der Hauptfrage. Wenn die Frage Unsinn ist, also ich meine, würde ich mich da beteiligen? Ja. Wohl nicht. Doch. Wigbold, du darfst überall da mitmachen, bei der Gruppe oder demjenigen, der sich den Hut aufzieht für dieses Thema, ob das jetzt Staatsfinanzierung ist oder Lohnerhöhung, wie auch immer, wo da die Meinungen hingehen und dann ist jeder konstruktiv unterwegs. Also ich habe mal ein Meinungsbild aufgemacht zur Zeile 83. Ich lese es nochmal kurz vor. Das ESM-Squad befürwortet in den nächsten 10 Jahren eine 5%ige Erhöhung der deutschen Lohnstückkosten durch politischen Druck, zum Beispiel durch gesetzliche Regelungen wie den Mindestlohn, um die in der letzten Dekade auseinandergelaufenen Inflationsraten der verschiedenen europäischen Wirtschaftsräume wieder annähern zu können. 5% pro Jahr, richtig? Mir fehlt der Sinn immer noch. Excel, du hast ja fast schon einen kleinen Antrag geschrieben. 5% pro Jahr. Excel, du hast ja fast schon einen Antrag geschrieben. Nee, das ist gerade vorhin. Das war am Anfang unserer Aufnahme. Genau. Habe ich das schon mal vorgelegt. Ja, gibt's da Gegenrede, dass wir das als Meinungsbild nehmen? Ja. Bitte, dann sag. A, es muss 5% pro Jahr irgendwie hervorgehen und B, nur generell Löhnstückkosten. Wer streicht denn da wieder alles? Hier ist gerade wieder alles, irgendjemand, ich war hier gerade was am Tippen, wer streicht denn das alles wieder durch hier? Das war ich, wir reden über Zeile 83. Ach so, okay, war ich an der falschen Zeile dran. Okay, danke. Noch Gegenrede. Ich bin der Meinung, dass man nicht einfach fordern soll, dass die deutschen Löhne erhöht werden, sondern dass man das koordiniert macht. Also das darf nicht sein, dass wir sagen, die deutschen Löhne müssen so sein, sondern wir müssen sagen, im Vergleich zu den anderen, und wir müssen auch sagen, wie die anderen sich entwickeln sollen. Das heißt, es bedarf viel mehr Koordination. Also ich kann die Lohnstückkosten auch erhöhen, indem ich den Bankern 100% mehr Geld gebe, ne? Das ist nicht das, was ich meine. Ja, ich kann. Also was Nervi jetzt gerade gesagt hat, lass mich mal rein, Rudi. Was Nervi gerade gesagt hat, haben wir ja vorhin auch im Chat hier in der Leiste ausführlich diskutiert, dass es hier doch eine große Gruppe gibt, die das ganzen Punkt, den wir heute diskutieren, als eine flankierende Maßnahme sieht und eben auch die Vernetzung und die europäische Komponente des Ganzen mehr in Vordergrund sehen will. Nichtsdestotrotz, das Meinungsbild ist eigentlich eröffnet, rege Beteiligung, das wäre gefragt, so zum Ende der Sitzung. Warum eigentlich nur die nächsten 10 Jahre? Ja, also die nächsten 10 Jahre beinhalten natürlich auch die gleichzeitige Absenkung oder Abschwächung der Austeritätspolitik der südeuropäischen Länder und die Tendenz eventuell noch ein bisschen höher zu kommen als 10 Jahre. Aber mach einfach das Meinungsbild und völlig okay. So, da jetzt gerade eine Pause ist, also generell jetzt zu dieser Währung Euro. Also ich finde ja im Grunde genommen, das läuft ja genauso wie mit dem US-Dollar. Also wer diese Währung akzeptiert, der akzeptiert denn dann auch die Bedingungen etc. Also gibt seine eigene Währung auf mit gravierenden Folgen. Die machen da, was sie wollen, also, und solange alle daran glauben, an die Währung Euro, solange bekommt man sie denn dann auch kontrolliert, beziehungsweise in den Griff, oder beziehungsweise kann sie denn dann, wie in Spanien überall, Italien wird noch folgen und Griechenland etc., kann man sie denn dann in Regress nehmen, ne? Also, es ist doch eine totale Verarschung der Leute, was hier läuft. Weil ohne Verschuldung funktioniert der Kapitalismus überhaupt gar nicht. Je mehr der Privat oder beziehungsweise der private Haushalt verschuldet ist, je höher ist doch das Haben auf der anderen Seite. Das also Monetarismus. Diese ganze Taktik, die im Moment gemacht wird von der Regierung Merkel und Konsorten, ne? Oder beziehungsweise von den wie heißt jetzt diese Weltbank hier, die Welt regiert? Ich komme jetzt gar nicht vor. Nicht IWF, Goldman Sachs, ja. Also jetzt diese Goldman Sachs Gruppe, ne, die jetzt hier auch Europa regiert, die haben doch überhaupt gar kein Interesse an einem starken Europa. Der Amerikaner ist doch so schon im Arsch, ne? Also ich sehe hier ganz, ganz schlimme Sachen auf uns zukommen. Wir sind jetzt hier gerade in Deutschland, sind wir alle möglichen Länder am Retten und letztendlich kommt das Geld bei den Leuten überhaupt gar nicht an, sondern wird irgendwo privatisiert oder über irgendwelche dunklen Kanäle, denn dann in irgendwelche Banken geführt. Ne? Letztendlich irgendwann, wenn wir unser AAA hier in Deutschland verlieren, dann ist Europa komplett im Arsch. Ja, Moment. Das erledigt hier mit Europa. Das ist doch das eigentliche Problem. Und damit sollten wir ganz massiv an die Öffentlichkeit gehen, weil die Öffentlichkeit, also an jedem Infostand, die Leute wissen es nicht, die begreifen es nicht, was hier ja gerade passiert. Wir werden systematisch, werden wir enteignet und verarscht. Das wird letztendlich wird es, das hat es schon mal gegeben, wird es auf Zwangshypotheken der Hausbesitzer etc. hinauslaufen. Und Marek, also wir sind jetzt bei Zeile 86, Meinungsbild von Zeile 85, Bitte tragt es euch ein. Jetzt machen wir einfach mal eine Minute. Läuft das Ding noch? Wer damit nicht leben kann, plus eins bei dagegen oder wem es egal ist, bei 88 Enthaltung. Und jetzt machen wir keine Diskussion während diesem Meinungsbild, weil sonst können sich die Leute nicht konzentrieren. Und es sind so viele Leute im Pad drin und haben sich auch oben eingetragen, hoffe ich. Einfach ein plus eins irgendwo reinmachen. Dann mache ich das jetzt dann in 50 Sekunden zu. Danke, Stimmbürger. Ich weiß, du bist diplomatischer als ich. Also, aber ich will auch irgendwo mal so ein bisschen auf die Kacke hauen dürfen. Entschuldigung bitte, aber... Jetzt haben wir noch... Ich glaube, auf die Kacke hauen bei über 20 Leuten. 22 waren es gerade noch und dann 4-5 Leute, wo ihre Meinung abgeben. Wäre schon ein bisschen mehr, über 10 Leute wenigstens, wäre schon mal angebracht. Ne? Meine Frage, vorhin wurde mir erklärt, dass es Enthaltung bei Meinungsbildern nicht gibt. Jetzt steht da Enthaltung. Du das bist doch... das ist völlig... oder wie? Piratos, schreib irgendwo plus eins rein, Beteiligung und dann ist es okay. Es muss kein Name sein. Darf ich noch mal kurz fragen, wo diese 50% herkommen? Welche 50%? 5% über 10 Jahre? Gut, das ist ja noch mehr als 50%. Aus der Hüfte geschossen. Nee, das ging jetzt durchaus aus diesem Flashback-Papier irgendwo hervor. Das ist nicht deutlich eine Basiszahl wäre, die nee, dass das eine Basiszahl wäre, mit der man einigermaßen hinkommt. Aus der Hüfte geschossen. 5, nochmal was war das, glaube ich, im Flashback. Oder Rudi? Ah nee, Rudi ist jetzt weg. Wenn Flashback das berechnet hat, dann bin ich so dafür. Aber Rudi hat Flashback-Zahlen genau im Kopf. Ich nicht. Ich müsste nachschauen. Es erschien nur etwas viel, aber wenn Flashback das so ausgerechnet hat, dass das so schlimm ist, dann ist es halt so. So, dann habe ich noch 10 Sekunden. Ich mache meine Lohnerhöhung immer selber. 5, 4, 3, 2. Rudi, damit können wir das erste Thema der 3 ad acta legen. Wir haben Konsens. Nächstes Mal ist Parallelwährungen dran. So, Frank, du bist... Ich habe nichts weiter. Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt zu für heute. Du, walte deines Amtes als Versammlungsleiter. Ja, gibt's eine Gegend? Nächste Woche den Plan, das zweite Thema uns. Das ist ja schon wie Grillen. Das ist eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Als zweite Meinungsbild hätte ich dann gerne nächste Woche später. Vielleicht morgen ist doch auch irgendwas. Nee, keine Finanzkrise. Aber spätestens nächsten Dienstag dann. Vielleicht über den vollen Lohnausgleich, dann Arbeitszeitverkürzung. Ein bisschen konkreter das noch zu fassen, anstatt gleich das nächste anzugehen. Und dann haben wir wieder irgendwas Vages so. Also doch, also da ist ja schon eine Aussage, aber dass man da doch versucht, ein bisschen politische Realitäten da ein bisschen da weiterzudenken und bevor man das nächste dann angeht. Moment, Stefan, ich würde jetzt raten, mach eine Projektgruppe auf. Chill würde ja sagen, geh zur AfD. Ja, Gruppe AfD. Die Sitzung schließen wir dann um 23.38 Uhr, wenn es keine Gegenrede mehr gibt, aber dieses Meinungsbild in Seite 92 macht ruhig auch die plus 1 rein, vielleicht hilft es jemand. Dann haben wir noch eine Minute. Ich kann ja schon mal fragen, nächste Sitzung nächsten Dienstag, gibt es da Gegenrede gleiche Zeit, 20.30 Uhr, dann wäre es AG Europa. Kriegen wir das hin, Exile? Mach mal. Wollt ihr Gummibärchen haben, oder? Ja, wir bleiben unserem Turnus treu, da gibt's nichts. Okay, wir waren heute 21, wir halten das mal fest auf der Aufzeichnung. Mal sehen, wie wir es beim nächsten Mal waren. Vielleicht gibt es einige, die in einen Raum nicht reinkommen. Man müsste sich echt die Zeit nehmen, solche Aufnahmen mal durchzuhören. Also, ich denke mir schon, dass jetzt das in so einem Fall die wenigsten 3 Stunden oder 4 Stunden lang machen. Klar, das sind eine ganze Masse Leute. Apropos, wo lade ich das hoch? Soll ich das über die Geldordnung hochladen? Eher nicht. Bei AG Europa hochladen, würde ich empfehlen. Ich kann ja mal beim Krähennest anfragen, ob wir nicht eine Projektgruppe Finanzkrise aufmachen können und dann die Podcasts übers Krähennest raushauen können. Ich glaube, das ist nicht sehr schwer. Ja, das wäre nicht das Richtige, ne? Und ja, Rudi, dann mach mal die Aufnahme dicht, schick sie mir und ich guck mal, was da geht. Rudi ist beendet, ja.